Hallo und herzlich willkommen zum Concast News Podcast Nummer 10 2022, in dem wir über die News des Septembers 2022 reden. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Olli. Hallo Olli. Hallo zusammen. Und auch mit dabei ist Johannes. Hallo Johannes. Hallo alle zusammen. Wir starten gleich durch mit dem Bereich Anime in Deutschland. Da hatten wir ein Update von Crunchyroll zuerst mal, einige Updates, aber erstmal das eine war die Veröffentlichung von HD-Episoden bei Crunchyroll. Wir hatten ja jetzt die Veröffentlichung der Blu-ray-Fassung, der ersten Blu-ray-Box vor schon ein paar Monaten. Und jetzt hat Crunchyroll diese ersten 34 Folgen von Detective Conan, die eben auf dieser Blu-ray-Box drauf waren, auch bei sich auf ihrer Streaming-Plattform online gestellt. Es sind die Folgen quasi wie in auf der Blu-ray, das heißt keine deutschen Openings und Endings. Damit aber man sich weiterhin die Folgen mit den deutschen Liedern ansehen kann, blieben die alten SD-Versionen online. Das heißt, bei Crunchyroll kann man jetzt in der Staffelauswahl gibt es da jetzt Episode 1 bis 111, 102, irgendwas. Jedenfalls die alte SD-Fassung. Und dazu gibt es dann einen separaten Reiter mit der HD-Version. Und das ist dann mit deutscher Sprachausgabe und den japanischen Liedern und eben auf HD, ähnlich zu der Blu-ray-Fassung. Eine Fassung mit UMU, also mit japanischer Sprachausgabe und deutschen Untertiteln, wie sie ja auch auf der Blu-ray enthalten ist, gibt es bei Crunchyroll bisher noch nicht. Auch gibt es noch keine weiteren Infos dazu, wie das jetzt weitergeht. Kommen da jetzt noch mehr Folgen? Diese Veröffentlichung war vom 8. September. Vom 15. September, kommen wir gleich noch zu, ist die zweite Blu-ray-Box erschienen mit nochmal 34 Episoden mehr. Da ist natürlich jetzt die Frage, kommen die dann auch noch irgendwann? Das wissen wir bisher noch nicht. Aber auf jeden Fall ist es jetzt schon mal schön zu sehen, dass man nicht zwangsläufig die Blu-ray kaufen muss, um diese Folgen in HD zu sehen, sondern dass man sie auch bei Crunchyroll dazu bekommt. Und es ist natürlich auch schön zu sehen, dass Crunchyroll da Rücksicht auf die Fans nimmt und die SD-Version mit den deutschen Liedern weiterhin online lässt. Das hätten sie auch einfach ersetzen können. Ja, finde ich sehr gut. Ist eine schöne Ergänzung zum Programm von Crunchyroll und natürlich auch für die DVD-Besitzer wie mich, die jetzt dann doch die Blu-ray-Fassung und die japanischen Openings und Endings dann in der Serie eingebaut sehen können. Und ja, von daher bin ich da sehr zufrieden mit. Und ja, ich persönlich habe jetzt noch nicht Conan mit der Originalsprache geschaut. Gab es ja bei den DVDs auch nicht. Aber auch damals auf den Ur-DVDs, so nenne ich sie mal, habe ich es, glaube ich, nur einmal angehabt, um es mal zu hören, aber komplett gesehen hatte ich es nicht. Also mich stört das noch nicht, aber ich hoffe natürlich, dass das irgendwann dann noch nachgeliefert wird, dass eben auch Fans dieser, ich sag mal, Synchronfassung dann ja in den vollen Genuss von Conan in HD und Ton und allem bei Crunchyroll kommen. Bin ich da sehr stolz, sage ich mal, auf Crunchyroll, dass sie da weiterhin an Conan interessiert sind und da stets das Angebot ausbauen und aktualisieren. Ich muss auch sagen, ich finde es sehr gut, dass man beides behält. Also es wäre, glaube ich, sehr fatal, wenn man dann jetzt irgendwie diese HD-Version, das alte Master ersetzt hätte und man dann ja keinen Zugang mehr gehabt hätte zu einer zu den deutschen Openings, um das mal so klar zu sagen. Wäre ja schon fatal gewesen, wenn das nicht mehr abrufbar gewesen wäre, weil dann langfristig wäre es dann sicherlich so, dass dann nur noch die HD-Version es geben würde und man dann halt schlicht und ergreifend keinen Zugang mehr hätte auf die auf diese andere ursprüngliche Version, die man ja so kennt. Und das wäre natürlich sehr schade gewesen, wenn das nicht so wäre. Aber da sind wir ja Gott sei Dank jetzt hier fein raus, dass es jetzt beides angeboten wird. Wer so ein bisschen quasi, ne, die deutschen Openings hören möchte und so wie er das halt so kennt aus der Fernsehausstrahlung damals, kann sich das anschauen. Und die Leute, die das jetzt in der bestmöglichen Qualität quasi anschauen möchten, können das auch tun. Und das ist natürlich auch ein gutes Verkaufsargument oder, das heißt Verkaufsargument, aber mal ein guter Punkt, wenn man sich die Blu-rays kaufen möchte und überlegt hat, da jetzt halt einfach mal die Möglichkeit hat reinzuschauen, wie sieht denn das HD-Master aus, wie ist denn das mit den Tonübergängen von der Tonspur, also wenn dann das Opening auf Japanisch ist und dann wieder gewechselt wird. Das ist sicherlich sehr gut für alle Leute, die das kaufen wollen. Ich werde da auch nochmal genauer reingucken. Ich hatte nur mal so ein bisschen durch die Bilder geskippt, wie das denn so aussieht, aber ich habe jetzt auch noch nicht keine Folge komplett am Stück angeschaut auf Crunchyroll. Das werde ich aber sicherlich noch demnächst tun und dann auch für mich entscheiden, ob ich dann die Blu-ray kaufen werde. Aber es ist insgesamt natürlich doch ja, sehr cool, dass es jetzt angeboten wird. Und ich bin mir sicher, dass das dann auch weitere Folgen in HD nachgeschoben werden. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass der Crunchyroll jetzt sagt, ah, das haben wir jetzt bei den ersten circa 30 Tage oder roundabout 30 Folgen gemacht und wir werden es jetzt da nicht weiterführen. Also das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wenn das jetzt noch weiter erscheint. Ja, vor allen Dingen auch, weil wir ja dann auch die, also was mich persönlich interessiert, sag ich mal so rum, es sind ja dann die ungeschnittenen Folgen auf Blu-ray mit eben diesen eingebauten Szenen mit Untertiteln in Japanisch. Das würde mich ja persönlich auch noch sehr interessieren, wie denn der Übergang da ist. Und ja, deswegen bin ich da sehr froh, dass ich mir das bei Crunchyroll dann ansehen kann. Aber eben auch, was Johannes gesagt hat, dass die alte Version weiterhin abrufbar ist. Weil ich kenne mich da persönlich jetzt nicht ganz so aus, aber ich kann mir vorstellen, dass die HD-Version auch eine entsprechend bessere Internetverbindung vielleicht braucht. Und leider gibt es ja nicht immer die beste Qualität. Und deswegen muss man da vielleicht dann auch auf die normale Variante dann zurückgreifen, um dann eben, ja, ich sag mal, eine flüssige Conan-Folge zu sehen, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Episode die ganze Zeit lädt und du eigentlich nur warten musst und sie nicht am Stück schauen kannst. Ja, das stimmt natürlich, aber ich glaube, Olli, du kannst die HD-Version, kann man das bei Crunchyroll in der Qualität runterschrauben? Ich meine, das geht, ne? Dass man das, jetzt weiß ich nicht, ob das wieder mit der Beta-Version oder der normalen ist, aber ich meine, du könntest das dann runterschrauben auf 360p, dann das Material quasi in schlechter anschauen. Also das könnte man, glaube ich, auch weiterhin machen. Aber bin ich jetzt auch nicht ganz sicher. 1080p, 720p, 480p, 360p und 240p bietet Crunchyroll an bei den HD Remastern Okay, auch. dann. Also zumindest in der Beta. Ich habe jetzt nicht die normale nachgeguckt. Ja, ich weiß nämlich nicht, ob das früher in der App oder ob das da auch ging oder sowas. Ich meine, das, oder das gab es mal nicht. Aber nee, das, so, wenn du das jetzt sagst, dann ist das ja ein Punkt. Da ist dann der mit dem schlechten Internet, was wir in Deutschland häufig noch haben, ist dann derjenige dann doch auf der sicheren Seite, sage ich mal. Vielleicht will man sich mit diesem Internet ja auch die neuesten DetectiveCon-Kinofilme ansehen und hat im August schon ganz gespannt gewartet, denn auf der Animagic wurde ja von Crunchyroll angekündigt, dass Film 24 und Film 23 jetzt endlich auf Crunchyroll verfügbar gemacht werden sollen im September 2022. Wir erinnern uns, Film 23 war damals im September 2020 schon auf Anime On Demand erschienen. Und dann wurde Anime On Demand ja im Dezember 2021 geschlossen. Crunchyroll hatte in der Zwischenzeit 22 der Filme auf ihrer Plattform gehievt. Aber Film 23 fehlte damals, obwohl er schon bei Anime On Demand war. Und nachdem Anime On Demand geschlossen wurde, fehlte er weiterhin. Und jetzt sollte er im August nachgereicht werden. Das ist aber tatsächlich nicht passiert. Selbst in der HD-News, die wir gerade eben besprochen haben, in der Ankündigung, schrieb Crunchyroll noch davon, dass die Filme im August veröffentlicht werden, obwohl die News vom 8. September war. Ja, da ist wohl nicht richtig kommuniziert worden. Ein Fan fragte danach auf Twitter, wann denn die Filme eigentlich noch kommen. Und da wurde dann auf Twitter vom offiziellen Crunchyroll-Account geantwortet und die Antwort lautete, Film 23 und 24 sollen am 15. September 2022 bei Crunchyroll veröffentlicht werden. Das ist dann auch nicht ganz so passiert. Am 15. September um 18 Uhr kam dann tatsächlich Film 23, aber von Film 24 keine Spur und Crunchyroll hat auch nichts dazu gesagt. Und eine Woche später, dann am 22. September, da kam dann Film 24 auch online. Dann sind die Filme jetzt also Ende September doch noch alle erschienen. Vermutlich gab es da mit, als der Twitter-Account dem Fan irgendwie geantwortet hat, gab es da vielleicht intern irgendwie einen Absprachefehler, dass eigentlich nur ein Film am 15. war und der andere für den immer für den 22. geplant war. Und dass da einfach eine Fehlkommunikation passiert ist. Ja, also gut, wir wissen jetzt keine Hintergründe, warum es jetzt nicht im August und warum nicht an einem Tag. Keine Ahnung, aber Fazit ist jetzt jedenfalls, die beiden Filme sind endlich bei Crunchyroll verfügbar. Ja, da würde ich gerne einen x-beliebigen deutschen Militär zitieren, der bestimmt gesagt hätte, Zeiten setzen, Zeiten halten. Wenn man sowas halt ankündigt, na, das ist ja wie bei allem, sollte man dann schon gucken, dass man das dann auch entsprechend rausbringt. Und wenn mal was dazwischen kommen sollte, das sagen wir auch mal wieder bei dem einen oder anderen Publisher, das kann ja mal passieren, dann sollte man das aber kommunizieren. Und wenn man es dann schon nochmal kommuniziert hat und sagt, ja, auf Nachfrage, okay, es kommt am 15., das dann doch nicht rauszubringen, sondern doch wieder eine Woche später, das ist dann halt schon sehr, ja, sehr schade, dass es so laufen muss. Und was ich auch nochmal sagen muss, was ich wirklich nicht so gut finde, ist, dass man so lange gebraucht hat, dass die Filme überhaupt auf die Plattform gekommen sind und gestreamt sind. Da muss man sagen, jetzt im Nachhinein war man da mit Anime On Demand wirklich sehr stark verwöhnt, dass diese Filme rausgekommen oder auf der Plattform, auf der Online-Plattform Anime On Demand sogar ja 2 Wochen, bis zu 2 Wochen vorher, vor der DVD-Veröffentlichung oder Disc-Veröffentlichung auf der Plattform waren, was ja hier nicht der Fall war, sondern dass man da auch wirklich, du hattest es eben gesagt, das Datum von Film 23, na, das war jetzt schon 2020, also da braucht man sehr lange, bis das jetzt auf der Plattform ist und da gibt es natürlich auch Hintergründe, irgendwelche rechtlichen Hintergründe, vielleicht dann noch war die Lizenz dann doch nicht verfügbar, weil die noch bei Anime On Demand lag oder was weiß ich und man konnte die nicht nochmal neu machen oder erneuern. Ich weiß es nicht, aber das ist natürlich sehr schade, dass das jetzt hier bei den Filmen so gelaufen ist, dass das doch so lange gedauert hat, bis das mal online verfügbar war. Gerade wenn wir uns angucken, dass die Discs ja schon verfügbar sind. Also das ist sehr schade. Würde ich mir wünschen, dass das in Zukunft auf jeden Fall besser wird, ob man dann entweder, dass man das wieder so macht, dass die Filme vorher auf der Online-Plattform sind oder halt parallel zum Disc-Release erscheinen auf der Plattform. Das würde ich mir sehr wünschen. Ja, da sollte man auf jeden Fall in Zukunft nachbessern und sorgen, dass dafür sorgen, dass die Filme auch relativ aktuell sind. Das würde ich mich sehr freuen. Ja, ich sage jetzt nicht mehr groß viel dazu. Du hast schon viel gesagt. Also der Punkt mit der Kommunikation, ja, man kennt es, wir haben es schon diskutiert in anderem Zusammenhang, aber ja, war dann doch eher ein bisschen unglücklich, sage ich mal. Und ja, ich finde es auch schon so ein bisschen lächerlich eigentlich, wenn Lasse da gerade halt gesagt hat, sie haben dann die News mit den HDs da gehabt und da stand dann aber immer noch das mit den Filmen drin, ne, dass die im August da sind, obwohl schon September war. Also das ist, finde ich, ja, ziemlich dumm, lächerlich. Ich weiß es nicht, weil wenn ich die News schreibe im September, dann kann ich da nicht was drin lassen, was im August passieren sein sollte, was aber nicht passiert ist. Dann würde ich das zumindest irgendwie rausnehmen oder so oder eine Anmerkung dran machen oder sonst irgendwie was und naja, das mit der Kommunikation, dass ich mal was verspäten kann, warum auch immer, hatte Johannes schon gesagt. Und das hätte ich mir dann halt auch gewünscht. Gerade eben, weil man sich ja gefreut hatte, weil Crunchyroll es groß auf der Animagic angekündigt hatte, in diesem Saal und dann da an die Wand projiziert und stand groß und breit da dran. Wir haben es ja auch genutzt im Beitrag bei uns in der News. Und dann passiert es halt nicht, was nicht so schlimm ist. Wenn man dann eben einen Kommentar dazu abgibt und sagt, hey, ja, wir wollten das, hatten das vor, aber es gibt technische Probleme, Lizenzprobleme, keine Ahnung, irgendwer, der es machen sollte, ist krank geworden, was auch immer. Gründe gibt es genug, kann man alle verstehen, nur kommunizieren und erklären müsste man es dann halt. Also von daher, es ist gut, dass die Filme jetzt da sind, aber die Umsetzung, sagen wir mal, hätte ein bisschen schöner laufen können. Wobei ich da jetzt dem einzelnen News-Schreiber mit der HD-News und so jetzt keinen Vorwurf machen würde an sich, weil der macht wahrscheinlich, oder der oder die, ich weiß jetzt gar nicht mehr, Die Person macht sicherlich auch nur ihre Arbeit und hat das irgendwo intern auf Vorlage gehabt, ja, August hier erschienen und ist einfach davon ausgegangen. Also ich glaube, diese einzelnen Newsschreiber, da würde ich jetzt nicht sagen, deine Schuld, sondern ich würde eher sagen, das ist dann so intern ein Kommunikationsproblem bei Crunchyroll allgemein. Also nicht, dass wir jetzt das alles auf diese einzelne Person schieben. Ich glaube, da ist einfach irgendwie was in der gesamten Struktur schiefgelaufen bei der Kommunikation. Aber das macht es natürlich nicht besser. Ja, da kann immer mal was durchrutschen. Ja, vielleicht hat man, vielleicht wurde die News ja schon vorgeschrieben, noch im August oder so, das weiß man ja nicht. Ne? Oder selbst wenn, kann ja auch sowas mal, vielleicht hat man September gemeint und dann hat aber vergessen, es noch zu ändern. So. Also da würde ich auch sagen, so, ne? Fehler können ja passieren, so, ne? Egal wie oder was, nur dann sollte man es im Nachgang richtig kommunizieren. Ne? Das ist ganz wichtig und auch halt, wie gesagt, wenn man es dann schon kommuniziert und sagt, ah ja, wir bringen es jetzt am 15. und dann doch nur die Hälfte bringen, so, das ist halt dann auch wieder nicht gut gemacht und dann muss man halt sagen, okay, vielleicht gibt es ja das eine oder andere Kommunikationsproblem intern oder so, oder es ist ein technisches Problem, da sollte man dann halt einfach nachgehen und dann ist das ja auch für die Zukunft kein Problem mehr. Dann kommen wir zu den gerade eben erwähnten Blu-ray-Boxen nochmal, denn diesen Monat ist davon die zweite Blu-ray-Box erschienen. Die beinhaltet Episode 35 bis 68. Die üblichen Daten wie bei Box 1 stimmen immer noch: 850 Minuten, FSK 12. Das tolle, immer wieder gern gesehene 12-seitige Booklet mit Episoden-Guide ist natürlich auch wieder dabei. Und was wir auch schon bei der ersten Box kannten, deutsche Sprachfassung und Japanisch mit deutschen Untertiteln und nur die japanischen Lieder, also alles wie gehabt. Bei dieser zweiten Blu-ray-Box, wo ja auch unter anderem das Debüt von Heiji mit drauf sein müsste. Wer die Fassung nicht nur auf Crunchyroll sehen will, beziehungsweise die sind ja jetzt noch nicht auf Crunchyroll, aber wenn man nicht darauf warten will, ob Crunchyroll diese Folge auch noch HD online bei sich bringt, dann kann man jetzt zuschlagen bei der DVD, bei der Blu-ray Box 2. Und falls man sich fragt, Blu-ray Box 2, schön und gut, habe ich schon längst, was ist denn jetzt mit Blu-ray Box 3? Da gibt es jetzt zumindest ein Veröffentlichungsdatum, was wir bisher kennen. Bei Kaze steht, soweit wir jetzt Stand jetzt das wissen, noch nichts online, aber bei Amazon. Die listen bereits die dritte Blu-ray-Box bei sich auf der Webseite und haben dort den Termin, den 12. Januar 2023, als Veröffentlichungsdatum angegeben. Das ist natürlich ein bisschen größerer Abstand jetzt. Die erste Blu-ray-Box kam ja am 21. Juli und die zweite, dann haben wir gerade eben besprochen, am 15. September. Und dann haben wir jetzt eine viermonatige Gap dazwischen, was vielleicht dadurch erklärt werden könnte, dass ja im Oktober vielleicht noch eigentlich, also angekündigt ist, dass im Oktober die 17. DVD-Box noch erscheint, mit den Staffel 6 Folgen, die ja, wo wir auch gleich noch zu kommen, also vielleicht pausiert hier die Blu-ray-Veröffentlichung zusätzlich wegen der DVD-Veröffentlichung. Andererseits ist die zweite DVD-Box der sechsten Staffel, also DVD-Box 18, auch für den Januar angekündigt. Das heißt, die würden dann beide in einem Monat erscheinen. Naja, das sind jetzt jedenfalls die Daten, die wir aktuell haben. Vielleicht verschiebt sich auch noch was und vielleicht macht Kaze noch irgendwie eine andere Ankündigung. Jedenfalls Stand jetzt sagt Amazon Blu-ray Box 3 am 12. Januar 2023. Ja, da bin ich auch drüber gestolpert, über dieses Datum und habe mich auch gefragt, was das soll. Das macht jetzt natürlich mit der Erklärung nochmal Sinn, die du eben genannt hattest, mit einer DVD-Box mit Staffel 6 im Oktober, weil ich hatte mir das auch so ausgerechnet, naja, wenn wir Juli haben, August dann wieder nix, September kommt was, dann na, Oktober wahrscheinlich wieder nix und dann im November kommt dann vielleicht die dritte Blu-ray-Box, aber das ist ja jetzt offensichtlich dann ja nicht der Fall. Nur oder noch nicht der Fall, noch nicht so angekündigt, nur weil ich hatte mir auch dann irgendwie gesagt, naja, warum bringt man das dann jetzt noch im Januar? Will man denn nicht noch das Weihnachtsgeschäft mitnehmen? Ne? Also ich meine, das ist jetzt nichts. So die Folgen, die sind ja schon mal also nicht als HD-Material, aber das ist ja auch schon mal veröffentlicht worden oder so. Da hatte ich mir dann schon gedacht, irgendwie, naja, also ich als Publisher hätte es jetzt vielleicht nochmal im Anfang Dezember oder so mit rausgehauen, dass man das noch irgendwie das Weihnachtsgeschäft verscherbeln kann oder so. Ja, vielleicht ändert sich ja auch noch im Datum was. Ich finde, Januar ist vielleicht doch ein bisschen arg weit weg. Dann hätte man vielleicht jetzt auch hier bei den Veröffentlichungen der Box 1 und 2 nicht so nahe Zeitabstände aneinander, so also nah dran irgendwie wählen sollen und vielleicht doch irgendwie nochmal einen Monat mehr oder so oder halt entsprechend halt jetzt zu Box 3 nicht so viel Abstand lassen. Das ist dann natürlich immer so ein bisschen, da verliert man ja auch ein bisschen aus den Augen, dass da gerade vielleicht was veröffentlicht worden ist und so. Und gibt jetzt aus meinen, weiß nicht, aus meinem Verständnis jetzt auch nicht so viele Gründe dafür, dass man da so lange eine Pause machen muss für so eine Veröffentlichung. Aber gut, ja, wir werden es dann sehen. Vielleicht kommt ja doch wirklich noch was vorher. Gut, dann kommen wir jetzt zu Staffel 6, den News, die wir in diesem Monat dazu hatten. Wir hatten zuerst mal ein Rätsel zum Startdatum von Staffel 6. Das wurde zuerst von, ein Teil des Rätsels wurde zuerst von Ninotaku gepostet, dem berühmten Anime- und Manga-YouTuber im deutschsprachigen Raum, der wahrscheinlich der größte mit. Und der hat den ersten Teil des Rätsels gepostet und danach hat ProSiebenMax das vollständige Rätsel veröffentlicht mit den drei Hinweisen. Und wir müssen jetzt, glaube ich, nicht das ganze Rätsel nochmal aufdrösen und so. Jedenfalls kam dann später die Meldung von ProSiebenMax, die Auflösung. Die neuen Folgen starten mit Episode 434. Am 31. Oktober, das Rätsel, die Hinweise haben alle auf Halloween hingedeutet. Und ja, der 31. Oktober ist jetzt das Startdatum von Staffel 6. Also ich muss sagen, ehrlicherweise sagen, ich habe nicht mitgerätselt. Aber ich habe gesehen, dass viele andere das getan haben. Also es gab einen großen Austausch, auch bei uns auf dem Discord-Server und ich glaube auch in Social Media, wo sich viele darüber ausgetauscht haben. Und ich muss sagen, das war sicherlich eine sehr guter Move von ProSiebenMax, dass sie das so gemacht haben. Und die Fans dann nochmal so, sag ich mal, euphorisiert haben, angesteckt haben, dieser Staffel entgegenzufiebern und das jetzt so in so einem Rätsel verpackt haben, wo sie sich wohl auch ziemliche Gedanken gemacht haben bei dem Rätsel. Also es war wohl auch gar nicht so leicht. Ja, fand ich auf jeden Fall eine sehr coole Aktion, ja. Also die Leute, die da richtig Bock drauf hatten und richtig Spaß hatten und die sind da, glaube ich, auch richtig angesteckt worden. Und das ist natürlich dann super cool, das zu sehen und auch wirklich, wirklich ein schöner Move von ProSiebenMax, dass sie das hier gemacht haben. Also hat mir gut gefallen, weil ich gesehen habe, in der Community ist das wirklich sehr gut angekommen und das ist natürlich viel besser, als einfach nur so rauszuklatschen, ja, übrigens neue Folgen jetzt ab nächsten Monat oder irgendwie sowas, sondern dass man da sich auch echt nochmal so Gedanken drüber gemacht hat. Finde ich total cool, muss ich ehrlich sagen. Ja, dem schließe ich mich an. Also war wirklich sehr schön passend zu Detektiv Conan ein, ja, Detektivrätsel zu veröffentlichen. Ich hatte nur mal ganz kurz so reingesehen und mir so ein paar Zahlen ausgerechnet, aber keine weiteren Gedanken gemacht. Mein Gedanke war allerdings, dass er letztendlich dazu führte, war Glückssache. Ich dachte auch erst so, ja, wenn es im Oktober kommt, könnte ja eigentlich hier, da ist ja auch Halloween und dachte an die Folge, die wir aber schon hatten mit Wermut, die Enthüllung mit dem Schiff da, wo sie alle als Monster verkleidet waren. Da waren meine Gedanken und dann dachte ich, hey, wäre doch ganz passend zu Halloween, aber die Episode hatten wir schon, also habe ich da dann nicht weiter groß drüber nachgedacht. Aber ja, schön, dass wir jetzt Halloween haben, auch bei uns ja jetzt ein Feiertag, von daher können wir uns darauf freuen, können ja dann schön mit den neuen Folgen starten und ja, ich denke auch, die da fleißig am Rätseln waren, die hatten da echt ihren Spaß, da ja sich auszutauschen, Theorien zu bilden und so, um das eben irgendwie rauszufinden und ja, fand ich wie gesagt sehr schön, dass ProSiebenMax da ja den Anfang sozusagen als Rätsel verpackt hat, um dann sozusagen schon mal die Fans so ein bisschen zu motivieren und nicht einfach nur stumpf halt gesagt hat, okay Leute, das Datum ist der 31. Oktober, Danke für eure Geduld, viel Spaß. So, also, so war das dann doch, wie gesagt, passend zu Detektiv Conan schon sehr schön. Und ich denke, es hat den Fans auch eine gute Vorfreude auf die neue Staffel 6 bereitet. Und wir von connews.org, wir sind natürlich auch ganz vorfreudig. Deswegen haben wir letzte Woche einen Podcast, einen Themenpodcast zu Staffel 6 veröffentlicht. Der war jetzt von der Aufnahme her noch ein bisschen vor diesen News, die wir jetzt hier besprechen. Aber wir haben auch einen großen Fokus auf inhaltliche Bezüge zu der Staffel gelegt. Welche Charaktere kommen vor? Wie viele Filler, Manga-Folgen, was für Teile das sind? Die Openings und Endings besprochen. Und wenn ihr inhaltlich und auch so ein bisschen geschichtlich auf nochmal zurückblicken wollt, wie wir zu Staffel 6 gekommen sind und vorausblicken wollt, was uns in Staffel 6 so alles erwartet, dann checkt doch gerne unseren Concast-Themen-Podcast dazu aus. Alles, was du zu Detektiv Conan Staffel 6 wissen musst. Ein Aspekt, den wir da auch besprochen haben, damals wussten wir es noch nicht genau, wir haben schon spekuliert, war die Frage, wie sieht es denn eigentlich aus mit der Sprecherin von Ayumi Yoshida? Wir hatten in Staffel 5 wurde Ayumi ja gesprochen von Tanja Schmitz und auch in den Gush Aoyama Short Stories, weil die eigentliche Stammsprecherin von Ayumi in der Filmreihe zu der Zeit Julia Meinen, die sie auch in Staffel 1 gesprochen hatte und in Staffel 2 bis 4 dann nicht. Die war damals schwanger, das heißt, sie konnte nicht für Staffel 5 und die Short Stories. Connews.org hat jetzt aber exklusiv aus verlässlicher Quelle erfahren von einer Person, die nicht öffentlich genannt werden möchte, die aber seriös ist und der unserer Redaktion namentlich bekannt ist, hat uns exklusiv mitgeteilt, Ayumi wird in Staffel 6 von Julia Meinen gesprochen, in der Tat. Das wurde dann jetzt bestätigt und das deckt sich auch mit der Spekulation, die wir schon vorher hatten, dass wenn Julia Meinen verfügbar ist, also wenn sie Zeit hat dafür und wenn sie nicht irgendwie anderweitig verhindert ist, wie eben durch eine Schwangerschaft, dass sie dann ziemlich sicher Ayumi auch in Staffel 6 dann widersprechen wird. Und ja, genauso ist es jetzt gekommen und ich denke, da sind viele Fans drüber froh. Tanja Schmitz hatte ja in Staffel 5 nicht das beste Feedback bekommen. Viele fanden die Umbesetzung nicht so gut. Aber was, glaube ich, vielleicht auch das größere Argument ist, warum sich Leute freuen. Also sie freuen sich, glaube ich, weniger, weil Tanja Schmitz ist weg, sondern einfach, weil wir wieder diese Kontinuität haben, mit der wir ja bei Con ja wirklich sehr gut gesegnet mit sind. Und dass wir jetzt wieder zurück zur Stammsprecherin kommen. Und da sind dann sicherlich viele Fans froh drüber gewesen. Ja, also mich freut es auch sehr, dass Julia Meinen wieder als Ayumi zurück ist. Wir haben sie ja in der Filmreihe nicht entbehren müssen. Und ja, es war halt klar, muss man halt immer damit rechnen, halt im Synchronbereich, dass es Umbesetzungen geben kann. Gerade auch, ja, persönliche Gründe spielen da mit rein. Ist ja auch ein ganz normaler Job, wie wir auch machen. Und da kann es halt auch mal Komplikationen geben, ist halt trotzdem immer, ja, gewöhnungsbedürftig, wenn eine neue Stimme kommt. Gerade auch, wenn wir halt, ja, ich sag mal, durch die Konstellation jetzt, wir hatten halt dann nur die Filme als Conan Input, wo Julia Meinen dann zu hören war, und dann jetzt in der Staffel 5 eine neue Sprecherin, war dann für die Ohren schon mal ungewohnt. Und ja, das ist dann natürlich immer so ein bisschen Gewöhnungssache, sag ich mal, bis man sich dann an die neue Stimme gewöhnt. Aber ja, wie gesagt, wenn sie jetzt dann in der neuen Staffel wieder mit dabei ist, freut mich das halt persönlich auch sehr, weil ich persönlich habe mich halt auch an Ayumis Stimme gewöhnt mit Julia Meinen. Und immer wenn man halt sagt, ja, Ayumi Yoshida, dann habe ich auch automatisch ihre Stimme im Kopf, weil sie ist halt für mich einfach Ayumi, und ich finde, sie passt auch am besten so von der Stimmlage auf diese kindliche Stimme halt drauf. Dann konnten wir tatsächlich auch noch zwei bekannte Stimmen bestätigen, beziehungsweise wir haben explizit erfahren, dass sie wieder dabei sind, nämlich Tobias Müller als Conan und Juliana Jakobait als Ranmuri. Da sind wir natürlich alle schon fest von ausgegangen und es gab auch keine News im Gegenteil. Aber wir haben jetzt im Vorfeld einen Synchro-Clip veröffentlicht bekommen von ProSieben Max. Die haben sie auf TikTok und auf Instagram hochgeladen. Ein 56-sekündiger Ausschnitt aus der ersten Episode der neuen Staffel, Episode 434. Ran hat einen Verdacht. Und es ist eine Szene, wo wir vor allem ranhören, aber auch ein bisschen Conan, in der sie darüber nachdenkt, über den Cliffhanger quasi von der fünften Staffel mit Cons Handy und seiner Identität und ob sie das wirklich will, dass sie das Telefon jetzt entsperren, ob sie wirklich Beweise dafür will, dass Conan wirklich Shinichi ist. Wenn ihr euch also einen ersten kleinen Einblick in die Staffel ermöglichen wollt, dann schaut bei TikTok oder bei Instagram vorbei oder bei uns auf connews.org und da haben wir das eingebunden als Embed. Ja, das ist jedenfalls ein schöner kleiner Teaser und natürlich auch schön, dass hier ProSieben Max in dem Sinne Marketing-PR betreibt und da ihre verschiedensten Kanäle bespielt. Wir hatten ja gerade eben schon die Rätsel, da war ja auch eins auf Instagram ein Teil des Rätsels und das ging auch über Twitter. Und jetzt nutzen sie auch ihren TikTok-Account für die Bewerbung der Staffel. Schön zu sehen, dass ProSieben Max da alle möglichen Kanäle bespielt, um Detektiv Conan zu promoten. Definitiv. Und was mir aufgefallen ist oder was euch wahrscheinlich auch so gegangen ist, ist natürlich auch eine sehr coole Szene, die man hier genommen hat, die ja wirklich, also es gab ja den Cliffhanger in der Folge davor und jetzt dann hat man hier das nochmal so genommen. Das ist sehr cool. Also da hat sich irgendwer Gedanken gemacht und hat gesagt, so hey, das ist eine coole Szene und das ist ja auch eine wichtige Szene. Die nehmen wir jetzt mal und wir machen nicht nur irgendwie 10, 20 Sekunden, nee, auch echt fast eine Minute, damit wir diese gesamte Szene zeigen können, die ja wirklich ja, sehr, sehr wichtig ist, sehr spannend ist. Also da habe ich irgendwie auch den Eindruck, genauso wie mit dem Rätsel, da ist irgendwer da, der sich mit Conan sehr gerne und intensiv beschäftigt hat. So, ne? Also so ein Rätsel muss sich ausgedacht werden, so sowas muss auch ausgewählt werden, dann so eine Szene, wo man sagt, so hey, was wollen wir denn nutzen? Und dann so, ja, wir nehmen das, wo es gerade wirklich explizit um diesen Verdacht geht und woran sich Gedanken macht. Also das ist sehr cool. Also freut mich, dass ProSieben Max da so dahinter ist und bislang in ihrem ja, Social Media Sachen machen sie da eine gute Figur. Ja, muss man wirklich mal sagen. Ja, stimme ich auch zu. Freut mich sehr, dass ProSieben Max, ich sag mal, alle möglichen Informationsquellen nutzt, weil so erreicht man ja auch die verschiedensten User auf den Plattformen. Gibt ja User, die haben kein TikTok, wie ich zum Beispiel, und sind da eher nicht unterwegs. Aber die TikTok-User erreicht man da dann natürlich, die dann vielleicht aber kein Instagram haben. Oder ja, deswegen finde ich das gut, dass die halt überall ihre Werbung für Conan, für die Staffel halt machen. Und zum Ausschnitt selber finde ich auch, der macht richtig Bock auf die neue Staffel, weil es ja eben auch so ein spannender Moment ist, wo man jetzt halt mitbekommt, wie Randa überlegt und eben, ja, was sie denn jetzt macht und ob Cons Identität auffliegt oder nicht. Die Manga-Leser wissen es vielleicht schon, aber so als, ja, nur Fan sozusagen des Animes, sage ich mal, oder wenn man es schon lange nicht mehr gelesen hat und einfach vergessen hat, ich weiß nicht, ob man es vergessen könnte, aber trotzdem bin ich sehr gespannt drauf und möchte jetzt am liebsten sehen, was da passiert, wie das aufgelöst wird und ja, freue mich auf den Start der sechsten Staffel hier nochmal erneut. Dann kommen wir zu den News im Bereich Manga in Deutschland. Da haben wir diesen Monat zwei News, die beide exklusive Enthüllungen waren. Wir haben mal wieder in Stumble mit Egmont Manga durften wir die Cover und die Inhaltsangaben veröffentlichen zu Detektiv Conan Heiji und Kasuya Selection, der neue Sonderband, der im Oktober erscheint, und zu Yaiba Band 4, der ebenfalls im Oktober erscheint. Wenn ihr euch für die Cover interessiert, die könnt ihr sehen bei uns auf connews.org. Wie gesagt, durften wir exklusiv veröffentlichen. Danke nochmal an Egmont Manga an dieser Stelle. Und auch die Inhaltsangaben, zum Beispiel bei der Heiji und Kasuya Selection mit Was sich liebt, das neckt sich. Oberschülerdetektiv Heiji und seine Mitschülerin Kasuya kennen sich schon seit frühester Kindheit und haben etliche Abenteuer zusammen erlebt. Und obwohl die beiden Hals über Kopf ineinander verliebt sind, können sie es einfach nicht lassen, sich bei nahezu jeder Gelegenheit zu zanken. Deji und Kaiser Selection enthält die spannendsten und denkwürdigsten Fälle, in die das streitsüchtige Beinahe-Paar bisher verwickelt wurde. Deji und Kaiser Selection, ursprünglich erschienen im April 2017, passend zu Film 21, der ja ein Heiji und Kasua-Film war. Und auch bei Yaiba, da ist das Erscheinungsdatum schon ein bisschen länger her, haben wir die Inhaltsangabe veröffentlicht. Könnt ihr alles bei uns nachlesen auf connews.org oder euch angucken auch bei conwiki.org. Da werden die Informationen natürlich auch eingetragen, wie es sich für ein Wiki gehört. Und wie gesagt, an dieser Stelle nochmal danke an Egmont Manga, dass das geklappt hat, dass wir diese Sachen wieder exklusiv zuerst veröffentlichen konnten. Ja, ich sag auch vielen Dank, Egmont, für die Möglichkeit, das zu veröffentlichen, zu teilen. Und ja, hat mich auch sehr gefreut. Jaiba ist ja aktuell auch unsere Podcast-Reihe. Da freue ich mich drauf, wenn es weitergeht. Aber auch auf den neuen Sonderband bin ich sehr gespannt. Also mir hat das Cover sehr gefallen. Und wir haben ja auch das Schlüsselloch sogar mit in unseren Beitrag reinnehmen dürfen. Das fand ich auch ein sehr schönes Motiv. Also, wenn ihr das sehen wollt in Farbe, dann schaut da gerne mal rein. Ich muss auch sagen, ein Schlüsselloch, das ist, hat mich auch begeistert. Sieht sehr cool aus, ja. Und insgesamt natürlich, ne, super schön, dass wir das so vorstellen können. Und das steigert natürlich auch bei jedem Fan, glaube ich, die Vorfreude, wenn man dann sowas schon sieht und dann weiß, okay, demnächst geht's los. Ja, das ist eine super Sache. Dann kommen wir zu den News in der spoilerfreien Zone. Da hatten wir auch am 15. September, da ist ganz schön viel passiert, die Releases von drei Bänden in Japan. Einmal natürlich im Zentrum steht Band 102 von Detektiv Conan. Dann ist auch erschienen Hani no Hanzawa-san, Band 7, wo ja bald der Anime startet. Und dann noch der erste Band des Movie-Comic, also der Manga-Adaption von einem Film, diesmal Film 24. Da ist der erste Band erschienen. Der zweite Band erscheint einen Monat später am 18. Oktober. Ich muss ja sagen, ich verstehe diesen Release nicht ganz so, weil normalerweise veröffentlichen sie diese Film-Manga in den letzten Jahren immer so, immer beide am Stück und zusammen mit anderen Bänden eben. Und auch mit Hanzawa-san, der Anime startet ja am 3. Oktober. Hätte es dann nicht insgesamt mehr Sinn gemacht, wenn man Band 102, Hanzawa 7 und beide Filmmanga dann zusammen alle vier am 18. Oktober veröffentlicht hätte? Weil dann läuft der Anime schon und dann schlagen vielleicht mehr Fans zu und dann beide Manga am Stück und mehr ist dann in der Buchhandlung, mehr Fans schlagen zu. Irgendwie wirkt das so, als wäre dabei Shogakukan irgendwie was im Monat verrutscht und eigentlich, naja, wäre das dann. Vielleicht hätte das alles im Oktober kommen sollen, keine Ahnung. Band 102 verkauft sich bisher übrigens ganz gut in den Oricon-Charts, so um die 200.000 Exemplare in 4 Tagen. Das ist ein bisschen weniger als bei Band 101, aber Band 101 ist ja auch parallel zu Film 25 erschienen und die Bände, die dann zu den Filmen erscheinen, die haben dann normalerweise ein bisschen mehr Verkäufe am Anfang, eben wegen dieser Synergie mit den Filmen und so. Band 102, alle Kapitel davon kann man sich jetzt schon im Directive Con Weekly durchlesen und irgendwann wird er bestimmt auch in Deutschland erscheinen. Wir müssen ja erstmal noch auf Band 101 warten und dann mal schauen, wann in Deutschland der Band dann genau kommt. Aber wie gesagt, wenn ihr die Kapitel jetzt schon auf Deutsch lesen wollt, ist Directive Con Weekly euer Freund. Dann haben wir eine News gehabt zu Film 26, wo wir so ein bisschen zusammengefasst haben, was so in letzter Zeit abgegangen ist mit dem Film. Wir haben ja normalerweise zwischen dem Teaser am Ende vom vorherigen Film bis hin zu der Veröffentlichung des von Gosho Aoyama mit Buntstiften gezeichneten Posters und dem Titel und dem ersten Infos ja nicht so viel Informationen zu dem kommenden Film. Wir wussten eben, es hat was mit der Organisation zu tun. Und irgendwas wirkte da so ein bisschen mehrartig von Bild und Ton her. Das war eben der Teaser am Ende von Film 25. Aber dieses Jahr hat Gosho Aoyama sich entschieden, ich heiz noch ein bisschen mehr an, nämlich über Animal Crossing. Über es ist Animal Crossing, das ist eine Spielreihe, wo man sich eine eigene Insel aufbaut Und die kann man auch von anderen Spielern besuchen lassen, wenn die den Dreamcode oder die Schlummeradresse, Traumadresse, ich weiß nicht genau, wie es im deutschen Spiel heißt, kennt. Da kann man auch die Insel von anderen Spielern besuchen. Und Aoyamas Insel ist eben öffentlich. Die Fans kennen den Code, wohl auch in der Shown Sunday mal veröffentlicht der Code und so. Und er hat da seine Insel und dann hat er so Charaktere stehen und die sagen jede Woche was anderes und das sind immer Botschaften von ihm. Und dieses Jahr hat er sich auch entschieden, ich mache auch noch ein bisschen was Besonderes zu den Filmen. Er hat nämlich auf seiner Insel einen Kinosaal eingerichtet. Und in diesem Kinosaal, da hing das Schild dran, 2023 Movie Cast. Und da wurde dann ab Juni jede Woche ein Porträt an diese Wand hinzugefügt. Und ja, dementsprechend konnte man davon ausgehen, dass das dann Charaktere sind, die im Film auftauchen. Das ging jetzt bis zum 9., bis zum 19. September. Und am 25. September wurde dann kein Charakter mehr hinzugefügt, sondern nur zwei Konfettikanonen und die haben dann Konfetti in diesem Saal verteilt. Also ist das jetzt scheinbar vorbei. Womit wir dann die ersten 16 Charaktere kennen, die in diesem Film vorkommen werden. Die wurden aufgeteilt. Eine Seite war die Guten quasi und die andere Seite war Organisation. Und die Charaktere, die da bestätigt wurden, sind Conan, Haibara, Shuichi Akai, Shiratori, Ran, Agasa, Sato und Kuroda auf der Seite der Guten. Und auf der Organisationsseite waren es Gin, Wermut, Bourbon, Wodka, Kia, Chianti, Korn und Rum. Ja, das hat auf jeden Fall bei den japanischen Fans und auch bei einigen westlichen Fans, die es verfolgt haben, die Vorfreude ordentlich geschürt. Wobei man jetzt natürlich sagen muss, keiner von diesen Charakteren ist jetzt so wirklich, boah, eine große Überraschung. Also, oh, es ist ein Organisationsfilm mit Gin, das hätte ich ja nie vermutet. Oder es ist ein Film, wo Shiratori vorkommt. Das ist ja bisher nur noch 22 Mal vorgekommen. Wie selten, sondern es sind halt alles Charaktere, die fast immer auftauchen. Auf der Seite der Guten und auf der Organisationsseite sind halt alle Organisationsmitglieder, weil es ist ein Organisationsfilm. Also eine große Überraschung war da jetzt vielleicht nicht dabei, aber das war trotzdem, um die Vorfreude zu schüren, sicherlich eine sehr sinnvolle Aktion. Er hätte mal Eiske Hondo zeichnen müssen oder auf dieses Poster und dann fragen sich alle so, hä, wer ist das? Kennt man nicht? Naja, nee, große Überraschung war es in der Tat nicht, das stimmt. Ja, das nicht, aber trotzdem, also ich bin jetzt kein Animal Crossing-Spieler, bitte nicht hauen, aber ich finde es trotzdem eine richtig gute Aktion, dass man da halt einfach hingehen kann und dass er halt einfach so, sage ich mal, Details zum kommenden Film preisgibt und selbst wenn halt die Charaktere bekannt sind und man da nichts Großes erwarten könnte, ist es ja trotzdem ein Entgegenkommen von dem Autor, dass er Details zu seinem künftigen Projekt weitergibt und das schon, ja, relativ weit, bevor es dann wahrscheinlich im April, sage ich mal, losgeht mit dem Film, ist, finde ich, im Gegensatz zu dem, was man halt sonst hat, nämlich nur diesen Sekundentrailer da am Ende des Films als einziges Indiz, finde ich das jetzt schon ein sehr schönes, großes Entgegenkommen und ich hätte mich da bestimmt als Japaner auch riesig gefreut, wenn man da diese Informationen bekommt. Also ich finde das eine sehr gute Aktion. Hat er sehr schön gemacht. Eine weitere Aktion, die zu Film 26 gestartet wurde, beziehungsweise von Gosho Aoyama gemacht wurde, ist etwas, was er die letzten Jahre schon öfters getan hat. Also, das hier ist nicht ganz neu, aber auch haben wir jetzt auch mal mit aufgegriffen, nämlich das Titelrätsel. Gosho Aoyama veröffentlicht dann meistens so Ende September ein Rätsel für den kommenden Titel des Films, wo er den Film als in Kana-Silben darstellt, weil bei Animal Crossing, er verwendet keine Kanji bei Animal Crossing, sondern nur Kana. Und da schreibt er dann den Titel hin in Silben und dann aber mit Leerstellen. Also in diesem Fall ist es Ku, das Kana Ku. Und dann drei Silben leer, wo wir wissen, da kommt eine Silbe rein, welche auch immer. No, ein Partikel dazwischen und im zweiten Teil kommt dann leer, Bu und dann noch drei Leerstellen. Also wissen wir, das erste Wort hat 4 Silben, die erste davon ist Q und das zweite Wort hat 5 Silben und die zweite Silbe ist Bu. Ja, da kann man immer so schön viel spekulieren. Dieses Jahr hat Aoyama aber noch ein bisschen mehr gemacht, nämlich in der offiziellen Conan-App hat er am 25. September einen Post gemacht, wo er darüber geredet hat, dass er in einem Videospiel ganz viele Probleme mit einem U-Boot hatte. Ach, und dann ist auch noch ein U-Boot im kommenden Conan-Film. Vergesst, was ich gesagt habe. Vergesst, dass ihr das gehört habt. So, also kokettiert er so ein bisschen damit. Und damit können wir uns jetzt schon ein bisschen mehr herleiten. Denn wir wissen ja, die meisten japanischen Conan-Titel von Filmen haben irgendwo ein englisches Lehnwort drin. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel Film 20. Das war ja der dunkelste Albtraum. Und im Japanischen Junkoku no Naitomea. Und da wurden dann die Kanji für Albtraum verwendet, Akumu. Aber statt dieser Lesung Akumu, der japanischen Lesung, wurde es die Lesung mit dem Lehnwort aus dem Englischen Naitomea, also Nightmare aus dem Englischen, genommen. Und wenn wir das jetzt nehmen, dann mit U-Boot, hat 3 japanische Kanji, mit 6 Silben, das passt also nicht, aber wenn wir jetzt daran denken, ach ja, ist ja auch immer ein englisches Wort oft dabei, dann sehen wir da das englische Wort Submarine und das wird im Japanischen in Kana dann Sabu-Marin, also Sabu-Marin geschrieben. Das sind 5 Silben und die zweite davon ist Bu. Und dann mit diesem Aoyama-Hinweis passt das schon so gut und auch mit dem Teaser, was ja mit Meer und so war, passt das schon extrem gut. Wir können also ziemlich wahrscheinlich davon ausgehen, dass der zweite Teil dieses Titels Submarine ist. Für den ersten Part haben wir keinen richtigen Hinweis. Q und dann 3 weitere Silben kann viel sein. Japanische Fans, viele haben spekuliert auf Kurayami, also Kurayami, was ungefähr so Dunkelheit bedeutet. Das ist, wie gesagt, nur Spekulation, aber dann im Endeffekt könnte der Titel des Films Kurayami no Sabumarin lauten, also das U-Boot der Dunkelheit quasi. Wie gesagt, der erste Teil ist mehr spekulativ. Es gibt viele Wörter mit Q und dann 3 Silben, aber das passt zumindest ziemlich gut thematisch. Aber jedenfalls, wie ja auch genau der Titel sein wird, das zweite Wort sehr wahrscheinlich Submarine. Das heißt, vielleicht nach Film 13 mit dem Kampfhubschrauber und nach Film 20 mit der V-22 Osprey könnte jetzt die Organisation in Film 26 ein U-Boot einsetzen. Uiuiui, wir dürfen gespannt sein. Ende November, Anfang Dezember kommt das übliche Aoyama-Poster, der Filmtitel und die ersten Infos. Und bis dahin können wir gespannt sein und vielleicht noch ein bisschen rätseln, was genau das erste Wort jetzt sein könnte, wenn wir nicht daran glauben, dass es Kurayami ist. Klingt zwar gut, aber vielleicht auch nicht. Das U-Boot der Dunkelheit. Wie fändet ihr denn diesen Titel? Mir gefällt das schon sehr gut, wobei ich da schon die Bedenken habe, fährt wirklich die Organisation mit dem U-Boot oder nicht, hat vielleicht nicht Professor Agasa ein U-Boot gebaut, ne? Also wir können da zum Inhalt ja noch nicht viel sagen. Aber ansonsten, ja, klingt als Titel schon nicht schlecht. Ne? Also gerade wenn wir dann irgendwie die Organisation auf dem U-Boot sehen, kann ich mir noch gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Aber wer weiß, was da so los ist. Ja, bin gespannt. Also, was natürlich sehr cool ist, ist, dass Kusha-Oyama sich ja ein Beispiel nimmt an ProSieben Max, hahaha. Nee, aber dass er auch diese Titelrätsel macht, so, das ist auch wieder sehr cool, ne? Also genau dasselbe, was wir jetzt mit den neuen Folgen haben, ist da quasi so mit dem Kino selbe in Grün, dass da auch so ein Rätsel gemacht wird. Ja, ist einfach super cool, ne? Dann hypst du die Fans so ein bisschen an und die Leute fangen sich an, Gedanken zu machen und was könnte denn sein? Und ja, jetzt haben wir vielleicht diesen Titel mit dem Submarine, ne? Das klingt schon sehr einleuchtend, so. Also das ist mehr als plausibel. Nur ja, was bedeutet das denn für einen Film? Und dann gehen ja die Spekulationen los und das will man ja genau damit erreichen und ja, ist eine super coole Sache. Und mit dem Titel, also ich halte den so, ne? Das klingt cool, halte ich auch insgesamt für sehr plausibel. Ja, würde ich mich anschließen. Also es ist ja ein passender Titel zum Filmthema. Und ja, ich persönlich würde auch sagen, der Organisation traue ich das mit dem U-Boot durchaus zu, weil Die Organisation ist in den Filmen immer ein bisschen abgehoben und ich habe auch nie erwartet, dass sie da mit diesem Flugzeug da in der öfteren, wir kennen das ja alle, wie sie da öffentlich da rumballern, sage ich mal, so, wo man so denkt, die fliegen da öffentlich, die machen da, das würden die doch im Manga niemals machen, ist das ein bisschen übertrieben und ja, die anderen Filme haben wir halt auch gesehen und deswegen traue ich der Organisation auch durchaus zu, dass sie diesmal ein U-Boot haben, im Hafen von, keine Ahnung, Yokohama ankommen und da mit Torpedos rumschießen und da irgendwelche Gebäude kaputt machen. Kann sehr abenteuerlich werden. Ich bin sehr gespannt auf weitere Infos und ja, wie auch Johannes gesagt hat und wie wir es auch bei dem deutschen Rätsel gesagt haben, ich finde es immer sehr gut, wenn eben, ja, gerade so ein Mystery Detektivmanga das anbietet und von Gosho Aoyama halt kommt hier, das habt ihr jetzt hier als Rätsel, könnt ihr ja mal ein bisschen spekulieren und das dann eben entsprechend, ja, die japanischen Fans vielleicht sogar auch schon drauf gekommen sind mit dem U-Boot der Finsternis oder Dunkelheit. Wie gesagt, kann ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht sogar der offizielle Titel werden könnte. Und wir haben ja aus dem Interview gehört, dass Aoyama sich auch gerne freut, wenn die Fans da vorher draufkommen und dann eben auch sagt, jo, habt ihr rausgefunden, so wird der Film heißen. Man muss dazu sagen, ne, so ein U-Boot, das ist ja im Gegensatz vielleicht zu so einem Osprey oder noch eher zu so einem Helikopter, ja auch durchaus ein Gefährt, sage ich mal, das ja auch im Geheimen operiert. Passt vielleicht ganz, ganz gut zu so einer Organisation, die da vielleicht auch so ein bisschen im Verborgenen agieren möchte, ne, weil sie kriminelle Machenschaften machen. Also das so U-Boot, so, das ist tatsächlich auch was, wo ich sage, naja, so von den Sachen ist das das. Ja, also ein geheimste Kriegsgefährt, was man sich irgendwie ausleihen oder bauen kann oder nutzen kann. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie dann die Hosenträger zum Einsatz kommen, um das U-Boot irgendwie aus dem Wasser zu hieven oder so. Da stelle ich mir schon ein paar lustige Szenen vor. Also meine Fantasie ist jetzt auf jeden Fall auch schon angeregt. Ja, ich denke mal, der Professor wird da bestimmt irgendeinen neuen Gegenstand erfunden haben. Vielleicht ist das Skateboard dann auch ein Snowboard oder so und kriegt so eine Kapsel oben drüber, dass man es als Tauchboot benutzen kann. Ja, oder die Detective Boys kriegen auch so ein kleines gelbes U-Boot oder so, wo dann nur die Kinder reinpassen, weil der kann ja kein ganzes U-Boot bauen, aber so eins für so, wo kleine Kinder reinpassen, das wäre ja mal was, so, das passt von der Größe her, kann ich so tief tauchen oder so, und dann gurken die da zu dritt oder zu viert in dem kleinen gelben U-Boot rum. Finde ich auf jeden Fall sehr lustig. Und sing dann Yellow Submarine, Ja, meinst du? genau sowas. Das wäre mal gut. Bietet natürlich viele Anknüpfpunkte mit vorherigen Filmen. Wir könnten das Sauerstoffgerät aus Film 11, könnte Professor Agasa verbessert haben. Das Skateboard kann man bestimmt zu so einem Unterwasserscooter umbauen. Und natürlich auch jedermanns Lieblingsfilm 17 könnte wieder relevant werden, wenn Conn im großen Showdown dann das Aegis-Kriegsschiff wieder auspackt mit seinem Radarsystem, um das U-Boot der Organisation aufzuspüren, weil Conn hat ja jetzt auch Kontakte ins Militär, zumindest in der Filmreihe. Das wäre natürlich sehr lustig, wenn Conn einfach mit dem Aegis-Kreuzer um die Ecke kommen würde. Naja, müssen wir mal schauen, wie sich das dann am Ende alles zusammenfügen wird, aber ja, ich gehe auch davon aus. Am Ende das U-Boot, da muss Conn irgendwie Licht machen mit dem Feuerwerks, Fußballgürtel und dann kann Shuichi Akai mit seinem Scharfschützengewehr irgendwas machen und Toru Amuro steht dann auch irgendwie rum und sagt so, Akai. Und dann haben wir wieder einen guten Film. Da haben wir wieder 10 Milliarden Yen eingespielt. Ja. Und vergiss nicht die Explosion und dass Ran wieder in Gefahr geraten wird, wahrscheinlich. Und Halberer darf einmal am Computer irgendwas machen und bleibt sonst zu Hause und kriegt dann das Quiz vom Professor da Ach ja, mit und dieses Quiz. Oh, ich denke dann haben da wir nie alle, dran. dann haben wir wirklich alles abgehakt. Kommen wir dann zu den Episoden des japanischen Anime, die in den vergangenen Wochen im Fernsehen gelaufen sind. Da haben wir diesmal drei einteilige Filler am Start. Und der erste davon ist Episode 1055, Die Rache als Geist. Und über diese Episode erzählt uns jetzt Johannes nochmal etwas. Ja, das mache ich sehr gerne. Und zwar ist Kogoro Mincon im Krankenhaus. Da treffen sie auf den Herrn Suguro, der dort leider eine sehr schlechte Diagnose bekommt. Er hat nur noch 6 Monate zu leben, kommt nach einem Gesundheitscheck heraus. Mit dabei sind auch sein Sekretär und seine Ehefrau, die deutlich jünger ist als er. Und ja, dann sprechen sie so ein bisschen und er sagt halt, naja, ich habe jetzt eine Lebensversicherung vorher noch abgeschlossen auf Anraten des Sekretärs. Und ja, das war jetzt dann vielleicht doch eine ganz gute Entscheidung, als wo er dann herauskommt, dass er dann an der Krankheit stirbt und weiß, dass seine Frau versorgt ist. Und ja, sind sie so ein bisschen am Reden. Er wirkt aber auch gleichzeitig, versuchte positiv in die Zukunft zu blicken und wollte dann so diese verbleibenden 6 Monate noch ja, nach auskosten sozusagen. Das bekommen halt, wie gesagt, auch Kogoro und Conan mit, die dort im Krankenhaus sind. Und genau, wenig später laufen die beiden an einem Haus vorbei, wo Polizei ist. Und ja, also wenig später, sind ein paar Tage vergangen, laufen sie an diesem Haus vorbei. Und ja, wer wird da tot herausgeschoben? Es ist tatsächlich der totgeweihte Herr Suguro, der dort diese Diagnose bekommen hat, der jetzt aber schon tatsächlich viel früher verstorben ist. Und das gucken sie sich natürlich dann vor Ort an. Und es stellt sich heraus, dass er mit einer aufgeschnittenen Hauptschlagader im Arm, in der Badewanne, so halb in der Badewanne gelegen hat. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was ist passiert? Sieht erstmal klassisch nach einem Selbstmord aus, aber das sagen dann sowohl die Ehefrau als auch der Sekretär, naja, das kann ja irgendwie nicht sein. Uns gegenüber hat er noch so voller Leben gewirkt und auch Kokoro kann das und Conan, die können das ja auch bestätigen, so aus seiner Aussage heraus, dass sich die Frage stellt, naja, war das nicht vielleicht doch irgendwie ein Verbrechen? Und dann kommt noch der beste Freund vom Herrn Suguro dazu, der irgendwie auch mitbekommen hatte bei einem Telefonat vorher, dass er sich sehr über jemanden aufgeregt haben soll und gesagt hat, damit kommen sie sicherlich nicht durch mit dieser Sache, und hatte dann seinen besten Freund in das Haus bestellt. Es ist allerdings so gewesen, na, er kam dann halt erst an, als Herr Suguro schon tot war, und man stellte sich dann natürlich die Frage, okay, wer hat ihn denn jetzt tatsächlich umgebracht? Gab es jemanden, der einen Groll gegen ihn gehegt hatte? Da wusste aber niemand irgendwie, ja, irgendwie eine Antwort drauf. Und konnte schlecht sagen, wer denn jetzt da zu den verdächtigen Personen gehört. Ja, wenig später ist es so, dass Conan und Kogoro sich noch so ein bisschen über den Fall unterhalten. Und dann bemerken sie dann, wie die Polizeiautos an der Detektei vorbeifahren. Sie gehen dann mal hinterher und irgendwie, beziehungsweise er hatte vorher noch einen Anruf bekommen, Kuro, mit von wegen Geister, der Geist des Herrn Suguro ist aufgetaucht und so. Fanden die alle sehr, fanden Conan und Kuro sehr merkwürdig, und dann ist dann die Polizei da vorbeigefahren und gesagt, naja, gucken wir mal jetzt, was da los ist im Viertel, und sind dann zu einer Person gegangen, die ebenfalls verstorben ist, quasi durch dieselbe Methode, auch wieder Ader aufgeschnitten, in der Badewanne gefunden, und man stellte sich die Frage, naja, was ist denn da jetzt passiert? Und es stellte sich heraus, dass das ein Verdächtiger war, ein Verdächtiger, der Herr Suguru möglicherweise getötet haben könnte, denn dem Sekretär und der Ehefrau ist der na im Nachhinein doch noch eingefallen als möglicher Verdächtiger. Der hatte sich mit Herrn Suguru gestritten. Und ja, dann ging es um die Frage, ob denn möglicherweise der Geist von Herrn Suguru dafür verantwortlich ist, was natürlich irgendwie schnell verneint werden konnte. Das war nur ein Gerücht, was der Sekretär und die Ehefrau in die Welt gesetzt hatten, damit ja, damit der Mann, der wohl offensichtlich, dieser Verdächtige, der hatte offensichtlich Angst vor Geistern oder so, das war so ein Gerücht, und haben sie da selber ein Gerücht in die Welt gesetzt, dass der Geist eben da ist und den erschienen sein soll. Und wollten sie ein bisschen Angst machen, und sie hatten jetzt irgendwie die Sorge, dass sie sich deswegen in den Selbstmord getrieben haben, dass er sich deswegen umgebracht hat, und konnten verfolgen dann auch einen Angestellten aus einem Restaurant, der dann irgendwie gesagt hat, ja, ich habe dem Verdächtigen das Gerücht weitererzählt mit dem erschienenen Geist, aber damals wirkte der so, als würde es ihn überhaupt nicht interessieren, und vielleicht hat es ihn ja doch in Wirklichkeit interessiert. Naja, alles so ein bisschen unsicher, und die sind dann noch irgendwie Conan und Kuro wieder zu Hause. Kuro versucht dann irgendwie, ist dann der Meinung, er hat den Fall schon gelöst. Die haben in den Händen eine Versicherungspolice, die ist in den Händen gefallen, Conan und Kuro. Da gibt es ein paar interessante Klauseln drin zum Suizidalfall und zum Mordfall und was ist, wenn ein Unfall passiert. Und dann hat Kogorose seine eigene These, Conan natürlich eher eine andere. Sie begegnen auch einer Haushälterin, fragen die sie auch auf der Beerdigung von Suguru getroffen haben, ja, ob sie denen nicht irgendwie was berichten könnte. Und sie kann tatsächlich berichten, dass die Sekretärin und die Ehefrau des Sensuguru eine Affäre miteinander hatten. Also alles geht ein bisschen drunter und drüber. Kogoro will dann seine ja, Auflösung quasi präsentieren und lädt die Ehefrau und den Sekretär ein, zusammen mit der Polizei. Conan schickt Kogoro aber dann doch recht schnell wieder schlafen und ja, versucht so ein bisschen den Fall aufzulösen und was es mit diesen Klauseln in der Versicherungspolice zu tun hat, ja, dass man da, dass das tatsächlich ein Selbstmord war, der Suguru sich tatsächlich umgebracht hat, damit die beiden, die eine Affäre hatten, der Sekretär und die Ehefrau, dann halt entsprechend leer ausgehen. Und was den zweiten Mord angeht, da gibt es irgendwie keine große Auflösung. Da kann ich mich gar nicht so viel zu erzählen, wie sie das gemacht haben. Und ja, im Endeffekt haben die beiden dann aus Geldgier einen völlig Unbeteiligten umgebracht und das andere war natürlich dann entsprechend ein Selbstmord. Ja, das soweit zum Inhaltlichen des Falls. Wie hat euch denn der Fall gefallen? Ja, also ich muss sagen, das war jetzt irgendwie so gar nichts. Also es fing doch recht interessant an und am Anfang dachte man auch so, ja, nee, wie die anderen auch, der wirkt eigentlich recht lebensfroh, der hat sich bestimmt nicht selbst umgebracht und ich fand es auch ein bisschen seltsam, dass halt nur weil kein Abschiedsbrief gefunden wurde, man ja irgendwie von Selbstmord oder so ausgeht. Ich meine, er kann ja auch irgendwie abhanden gekommen sein oder wie auch immer. Und ja, dann alles irgendwie so ein bisschen seltsam. Und dann, ja, der zweite Tote dann eben, der auf die gleiche Weise umgekommen ist, dass man das dann irgendwie miteinander kombiniert und sagt, ja, der hat sich aber selber umgebracht und den anderen hat er mit der Technik getötet. Wieso gibt es da nicht einen Täter, der vielleicht beide auf die gleiche Art und Weise umgebracht hat? Und ja, war alles sehr seltsam und dann, ja, die Ermittlungen waren auch so ein bisschen komisch und am merkwürdigsten fand ich es dann auch noch, als Conan und Kogoro dann so erzählen, ja, und uns fällt irgendwie überhaupt keiner ein. Und dann auf einmal kommt Kogoro um die Ecke, da gibt es diese Haushälterin, die hat uns doch da was erzählt oder die fragen wir mal. Und ich dachte in dem Moment, hä? Welche Haushälterin? Wo kommt denn die jetzt her? Und dann erzählt er, ja, die haben wir auf der Beerdigung getroffen und diese Beerdigung hast du nicht gesehen. Du wusstest in der Episode nicht mal, dass der Mann irgendwie begraben wurde oder so. Das wurde einfach so reingeworfen, so nach dem Motto, ja, das war vor 2 Wochen, da waren wir ja auf der Beerdigung, als wenn es das Normalste der Welt war. Und dann befragen die die halt und dann erzählt die halt von dieser Affäre, die ja so ein bisschen dann mit zum Schlüssel wird, aber diese Person wurde einfach so reingeworfen und ja, das fand ich, also da stand man echt so und dachte, hä, was passiert hier gerade? Habe ich irgendwas übersehen? Ja, nee, weil man konnte es nicht sehen und das war halt so ein bisschen komisch und dann ja auch das Motiv war auch total merkwürdig und dann am Ende irgendwie das alles. Also mir hat das Ganze irgendwie zusammengefaltet gesehen. Überhaupt nicht gefallen. Also ja, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich so sagen soll. Ich finde, die Episode kann man getrost auslassen und ich vergebe hier nur einen von fünf. Keine Ahnung, was Versicherungspolice schreiben. Ich muss auch sagen, so das mit der Lebensversicherung, ne, das kam auch irgendwie so. Ich meine, dass dann der beste Freund irgendwie von dem, dass er weiß, okay, mein Kumpel hat eine Lebensversicherung abgeschlossen, das ist ja noch irgendwie so im Rahmen des Möglichen, das kann ich ja noch irgendwie glauben, aber dann, ja, enthält einen speziellen Paragraphen, ne, wenn der Versicherte ermordet wird oder Unfall verstirbt, dann verdoppelt sich die Auszahlung, aber bei Selbstmord ist es wieder null und so, dass der das auch weiß und ja, keine Ahnung, also das finde ich auch irgendwie ein bisschen komisch, aber ich glaube, der hatte ja dann auch noch eine Broschüre, aber war auch irgendwie so genau das mit der Haushälterin, da bin ich auch voll drüber gestolpert, muss ich sagen, so, ne, kam einfach aus dem Nix und man hat gemerkt, so scheiße, wie drehen wir das denn jetzt noch, ja, dass wir da irgendwie herauskommen, dass er jetzt irgendwer dem auf den Trichter bringt, dass die da eine Affäre hatten, was dann ja so irgendwie als Schlüsselmoment, wie du sagtest, gewertet werden kann, ja, das hätte man ja auch irgendwie vorher schon ein bisschen anlegen können, dass man sagt, so, ja, als da dieses Bild umgefallen ist oder so, dass man sagt, naja, vielleicht war das die Haushälterin oder so. Ja, da hätte man die ja zumindest mal irgendwann mal erwähnt gehabt und weiß, okay, da gibt es auch eine Haushälterin. Ja, der hat vielleicht nicht richtig sauber gemacht, das Bild umgefallen, was weiß ich. Ja, keine Ahnung, also das war irgendwie so klar. Und auch, ich muss sagen, so, na, es ist natürlich vorhersehbar gewesen. Also, ich weiß nicht, der Mann, der hat eine Lebensversicherung abgeschlossen, so, das ist immer bei Conan so das Nummer-1-Kriterium, dass die Person sterben wird. Auch unabhängig davon, dass klar war, dass sowieso in 6 Monaten sterben wird, wenn er da todkrank war, war mir schon klar, okay, der wird dann vorher noch umgebracht und dann stellt sich nur die Frage, warum. Und spätestens dann, als das mit der Lebensversicherung hochkam, war ja auch klar, wieso. Dass da nochmal so ein bisschen der Twist rauskam, dass sie versucht haben, den Selbstmord zu vertuschen und dass er sich nur da aus Spaß umgebracht hat, damit die nichts mehr bekommen. Okay, da ist noch irgendwie so eine Wendung drin gewesen. Aber das war alles, ja, schon an den Haaren herbeigezogen, muss man sagen, um das irgendwie zu vermitteln. Also ich würde da auch nur eine von 5 Versicherungspolicen vergeben für. Gut, dann kommen wir doch zur nächsten Episode, Episode 1056. Ich will diese Person zurückbringen. Der Titel ist ein bisschen allgemein gehalten. Vielleicht müsste man den nochmal irgendwie neu übersetzen mit irgendwie, ich will meinen Ehemann zurück oder ich will diese Person zurück. Naja, und über diese Folge erzähle ich jetzt noch ein bisschen was. Am Anfang stirbt ein sehr reicher Mann bei einem Autounfall, weil ein Fahrer will einer Katze ausweichen und trifft dabei, erwischt den Mann. Und der Fahrer wird dabei gesehen von einer älteren Frau und sagt so, oh, er ist tot. Und der Fahrer so, nee, nee, er ist bestimmt nicht tot, ich bringe ihn schnell ins Krankenhaus und fährt dann weg. Und die Person ist dann nie aufgetaucht. Das Opfer hatte seine Geldbörse verloren, weswegen die Zeugin dann trotzdem die Polizei gerufen hat und hier gesagt hat, ja, hier angefahren, aber jetzt weggefahren. Und hier ist die Brieftasche und die Polizei ermittelt. Aber diese reiche Person war in keinem Krankenhaus, ist die aufgetaucht. Und Conan und Kuro sehen da im Fernsehen drüber, als Kuro angerufen wird von der Frau der reichen Person, die sagt, ja, ich will, dass sie hier ermitteln und der von meinem Ehemann die Leiche, oder beziehungsweise ich will meinen Mann zurück. Und Kuro ist so, ja, wahrscheinlich tot, aber ja, ich will ihn zurück. Und im Anwesen bespricht sich Kuro und Conan, die hat er einfach mitgenommen. Besprechen sich dazu den Fall, der Sekretär von dem Mann und dann eben der Frau ist dann auch da. Sie kriegen dann einen Erpresseranruf, mit dem sie scheinbar schon irgendwie gerechnet haben. Und da wird dann gesagt, ja, hier, ich will 10 Millionen Yen für den Körper. Wenn du ihn zurück willst, du kannst ihn ja nicht so beerdigen ohne. Und die Frau sagt dann, ja, gut, machen wir, ist hier nur ein kleiner Preis irgendwie. Und Con ist dann schon skeptisch, warum wir sie dafür so viel irgendwie bezahlen. Er ermittelt dann, also Kuro will dann aber ermitteln und sagen, ich bringe den Körper irgendwie zurück und dann müssen sie nicht hier irgendwie Lösegeld zahlen, irgend so ein Erpresser. Als sie die Tat untersuchen, ist der Fahrer, der den Mann umgefahren hat, natürlich, der Täter kommt immer zum Tatort zurück. Gut, dass sich da oh, die Polizei hat noch jetzt rausgefunden und dann kommt auch Kogoro und so. Und dann rennt er schnell weg, weil Kogoro hat eben auch die ältere Dame, die Zeugin dabei. Man könnte sie ihn aber überwältigen oder er bringt sie dahin, wo die Leiche vergraben hat, weil, ach, ich wollte nicht, dass es mein Leben ruiniert und deswegen habe ich ihn heimlich vergraben. Und sie gehen dann dahin und wollen die Leiche ausgraben, aber die Leiche ist nicht mehr da. Und dann werden sie angerufen und der Erpresser sagt, ja, dann will ich jetzt hier noch irgendwie 30 Millionen Yen Lösegeld haben. Aber die Frau ist so, ja, das ist nur ein kleiner Preis, ich bezahle, ich bezahle. Und Conan ist schon so ganz skeptisch. Im Haus selbst findet er dann, sind in der Zwischenzeit irgendwie wieder zurückgefahren und er ist dann scheinbar wieder irgendwie im Haus. Da findet er dann einen großen Safe im Arbeitszimmer des Mannes, welches eine Ges Schloss mit Gesichtserkennung hat. Das heißt, wenn man nicht das Gesicht von diesem Mann hat, dann kann man nicht an den Safe ran. Und ja, dann erspinnt sich das so, der Erpresser hier, Megure kommt dann auch vorbei und sagt, hier, Kuro, ich muss hier zu was befragen. Und dann stellt sich raus, ach, Kuro, sie hatten schon den Täter irgendwie, der eigentlich einen zumindest irgendwie Totschlag begangen hat, weil wenn er ist zwar einer Katze ausgewichen, hat er den Tod gefahren, aber eigentlich, hat man dann ja die Schuld, weil man, wenn man Tiere sieht, soll man draufhalten, damit nichts Schlimmeres passiert, wenn man ausweicht und hier ist was Schlimmeres passiert. Das heißt, eigentlich ist er schuld und zumindest ist irgendwie Totschlag mit Fahrerflucht und Leiche vergraben. Das heißt, eigentlich, die sagen die ganze Zeit nur irgendwie, das war ein Unfall und er hat die Leiche vergraben, aber eigentlich war es mir schon ein bisschen mehr, aber naja, egal. Der wird dann verhaftet und Conan findet dann mit Hilfe eines Zeitungsartikels und noch ein bisschen ein paar Details, kann dann die ganze Sache dann rausfinden. Sie gehen dann zur Lösegeldübergabe, wo dann der Sekretär das Lösegeld übergeben soll. Dann kommt da nicht viel raus und dann stürmen sie rein und danach das Lösegeld ist weg und der mysteriöse Person X, der die Leiche vergraben hat, auch irgendwie. Aber Conan hat natürlich schon vorgesorgt, hat Takagi und Chiba an entsprechenden Orten positioniert und dann wurde halt plötzlich X verhaftet und das war halt irgendeine Frau, die dann auch plötzlich irgendwie nach zwei Dritteln der Folge nochmal Namensbox vorgestellt wurde. Und Conan als Kogoro löst dann den Fall auf und das Geld im Safe, das war aus Steuerhinterziehung und da wollte die Frau unbedingt ran und der Sekretär aber auch irgendwie. Und das Geld wurde dann auch noch weggeschafft. Und ach, huch, zufällig das Apartment, wo er da in der Gegend war, was er sich heimlich gemietet hat, wo Alkohol und ein Fernseher drin war, wo er scheinbar heimlich irgendwas gesoffen und geguckt hat. Da war auch das ganze Geld versteckt, was er aus dem Safe rausgenommen hat. Wer hätte damit rechnen können? Und der Sekretär wollte da irgendwie ran. Und im Endeffekt waren ja alle schlechte Personen außer das Opfer. Und motiviert von Gier nur, stellt Con traurig fest. Ja, und dann ist die Folge auch schon vorbei. Ja. Wie fandet ihr diese Suche nach einem Leichnam? Ja, also ich muss auch hier sagen, es fing sehr interessant an. Dann eben, ja, mit der Erpressung dann da am Anfang und dass sie das dann ermitteln, da zu dem Tatort zurückkehren und dann eben den, ja, Todfahrer, sage ich mal, finden, der dann eben sagt, ja, ich wollte eigentlich nur meinen neuen Job antreten und ich hätte ihn nicht bekommen, wenn ich jemanden totgefahren hätte. Deswegen habe ich das alles so vorbereitet. Und dann wollen die halt die Leiche übergeben und dann ist die Leiche aber weg. Und das ist schon ein sehr interessanter Einstieg, finde ich, dass da dann irgendjemand zwischengefunkt hat und keiner weiß irgendwie, wie das dann passiert ist. Und ja, das eben entsprechend, ja, die Lösegeldforderung da erhöht wird. Also da habe ich mir auch schon gedacht, okay, da passt irgendwas nicht. Also die Frau ist ja wirklich sehr, oh ja, ich zahle jeden Preis, nur geben Sie mir meinen Mann wieder. Wobei ich auch noch sehr skeptisch bin, ob das überhaupt funktionieren würde, wenn der tot ist mit der Erkennung. Aber das lassen wir mal dahingestellt sein. Und ja, dann, wie sich das alles irgendwie weiter gesponnen hat und dann mit dieser Steuerhinterziehungsgeschichte, die man auch nicht wirklich ja, vorgekaut bekommt, sondern nur irgendwie Conan sieht diese komischen Zeitungsartikel, denkt sich irgendwas, sagt aber nichts in Gedanken dazu und ja, am Ende wird man da vorgeworfen und dann, ja, da waren doch diese Steuerhinterziehungsfälle und der war das und deswegen, ja, und ich fand es dann auch irgendwie seltsam von dem reichen Mann selber, der hat sein ganzes Geld im Safe, diese Millionen oder wie viel das waren, und dann fühlt er sich nicht mehr sicher damit und nimmt die in ein einfaches Apartment und versteckt die da. Also weiß ich nicht, also finde ich auch sehr seltsam. Also da ist es ja nun wirklich absolut unsicher. Und ja, dann noch diese Frau da am Ende, die mit dem Sekretär da irgendwie zusammen an das Geld kommen wollte. Ja, war auch so sehr, sehr auch dann, ja, das Ganze irgendwie, dann, wo er dann da den angerufen hat und dann will der da hin und dann wurde er halt irgendwie erfasst und dann halt tot. Das war noch so, ja, sag ich mal, ganz interessant aufgebaut, dass er da dann hin wollte in sein Versteck, was aber keiner wusste. Und dann sollte die Frau ihn beschatten und dann wird er da umgefahren, ja. Aber wie das dann alles irgendwie so zusammenkam, sehr seltsam und dann auch am Ende irgendwie alles so schnell aufgeklärt irgendwie und also es wurde dann, sagen wir mal, gegen Ende sehr schnell, verwirrend und ja, haarsträubend. Also es fing gut an und wurde dann schlechter und ja, dann auch die ganzen Motive wieder waren auch irgendwie so ein bisschen, also hat mir dann letztendlich auch nicht so gefallen. Es gab ein paar gute Elemente, sage ich mal. Ich sage mal, war ein guter Aufbau. Und deswegen finde ich, ist es noch ein bisschen besser als die letzte Episode, die wir besprochen hatten. Und da gehe ich dann einen Punkt höher. Bin jetzt dann bei 2 von 5 Erpresseranrufen. Aber auch das reißt jetzt die Episode nicht groß raus, dass man sie gesehen haben muss. Und ja, deswegen würde ich sagen, könnt ihr der Episode selber eine Chance geben, wie ihr das Ganze findet, dann vielleicht habt ihr ja dann eine bessere Meinung von der Episode. Wie gesagt, mein Fazit fing gut an, hätte Potenzial gehabt, aber gegen Ende wurde es dann zu sehr verwirrend und schnell und all sowas irgendwie. Vor allem, wie dämlich ist der Sekretär, dass er dann irgendwie, ah ja, jetzt haben wir, ich habe dann irgendwie da ihm gesagt, da wurde jetzt heute wieder jemand wegen Steuerhinterziehung verhaftet, um den Mann dazu zu bringen, zu seinem, dem Versteck von seinem Geld zu fahren und lässt ihn dann von der Freundin beschatten. Und dann fährt er da in so eine Gegend, wo er normalerweise nichts zu tun hat, und wird da umgefahren. Und dann erfahren sie, dass er da unter falschem Namen eine Wohnung hatte und der Sekretär kommt nicht drauf, oh, da hat er vermutlich das Geld irgendwie versteckt, sondern ist so, macht gar nichts und zielt weiter das Erpressungsdurch, weil er nicht wusste, wo das Geld ist. In der Gegend, wo er nichts zu tun hat, da hat er ein Apartment unter falschem Namen und da war er irgendwie unterwegs, als du ihm das mit der Steuererziehung gesagt hast. Wo ist das Geld wohl? Also, so klug ist dann der Verbrecher da auch irgendwie nicht gewesen. Ach ja, und ansonsten kann ich mich da nur anschließen. Das war eine nette Idee für einen Fall, aber dann die Umsetzung, alles, das war mal wieder eine Katastrophe. Also ich bin da auch eher so bei dem 1 von 5 steuerhinterzogenen Geldschein. Ja, also ich würde sogar, also Olli hat fast alles gesagt, es ist, fing gut an und wurde dann doch immer schlechter. Auch hier wieder so, ne, dass ich meine, den Sekretär, den hat man schon irgendwie, also das war auch für mich so, da hat man direkt auf den Kieker gehabt und das war ja dann irgendwie klar, okay, der steht dann da so mit dabei. Also er kann die Telefonate nicht führen, das heißt, es muss diesen Komplizen geben, aber dass dann halt irgendeine Frau aus dem Hut gezaubert wird, so, ne, das ist dann halt auch wieder so, ja, dann, keine Ahnung, also hätte man auch vorher wieder vielleicht einen Ticken anlegen können, dass es da in diese Richtung geht. Ja, insgesamt dann. Ja, weiß ich nicht, dann am Ende hat er so noch irgendwie was zu ihr gesagt. Ach, keine Ahnung. Also, es war alles irgendwie ein bisschen Banane, muss man sagen. War aber tatsächlich, ich würde auch sagen, ein Ticken besser als die vorherigen und würde dann auch sagen, so 2 von 5 verschwundenen Leichen, gerne. Aber ja, wirklich auch eine Folge, die man hätte auch auslassen können, wenn man ehrlich ist. Hoffen wir mal, dass die nächste Folge ein bisschen besser ist und man die nicht auslassen sollte. Das ist nämlich Episode 1057, Üble Typen. Und über diese Folge erzählt uns jetzt Olli noch mal etwas. Ja, wir werden erst herausfinden. Ja, die Episode beginnt zunächst ganz harmlos mit Conan, Mitsuhiko und Genta, die die Straße entlang gehen und sich über die letzte Folge von Kamen Yaiba unterhalten, als sie ja plötzlich Schreie hören aus einem Haus. Und dann gehen sie da natürlich hin und ja, finden zwei Personen der Familie Hirasawa, nämlich Kaori und Seiko. Seiko ist die Mutter von Kaori und die liegen irgendwie unter Schmerzen am Fuße einer Treppe, weil sie da wohl runtergestürzt sind. Und der Mann von der Kaori, der Ryoji Hirasawa, macht da erstmal oben irgendwie an der Treppe was, bis er dann da von den beiden runtergerufen wird: Hey, wir sind hier gerade gestürzt, komm mal runter und versorg uns, hilf uns irgendwie. Und er wirkt so ein bisschen verloren da. Die sagen dann: Ja, jetzt hol endlich mal den Erste-Hilfe-Kasten, machen die ganze Zeit ihre: Aua, oh, das tut weh. Und dann er steht da noch so ein bisschen neben sich. Vielleicht weiß er nicht genau, was soll ich denn jetzt tun, weil er nervös ist oder so. Und dann gucken die ihn so an, halten inne und dann machen die weiter mit ihrem: Oh, das tut so weh. Und dann, ja, die Kinder da draußen, ja, wurden vorher auch irgendwie erst von der Familie für Diebe gehalten. Und dann sind die da erst schnell weg, aber haben das natürlich alles beobachtet. Also war auch alles ziemlich seltsam. Naja, die gehen dann wieder ihrer Wege, die Kinder, und lassen die Familie Familie sein. geben sich zu einem Spielplatz, vertreiben da so ein bisschen sich die Zeit, was Kinder halt machen, so ganz normal, schön entspannt. Und plötzlich sehen sie dann, wie der Ryoji aus einem Supermarkt kommt, mit ganz vielen Einkaufstaschen bepackt. Und Ayumi ist inzwischen auch mit dabei bei den Jungs und berichtet halt, ja, der Ryoji hat in eine ganz bekannte Familie eingeheiratet, eben in die Hirasawa-Familie, die hier Wohnungen vermieten und ein Parkhaus haben und keine Ahnung, was die halt alles hier in der Gegend noch besitzen, eine Farm mit Erdbeeren und sowas. Also die sind auf jeden Fall ziemlich reich. Ein Versicherungsgebäude oder ein Bürogebäude haben die auch, haben mit irgendeiner Versicherung wohl auch zusammengearbeitet und ja, ganz bekannt diese Familie. Und der Ryoji hat eben bei dieser Versicherungsfirma vorher gearbeitet und dann da in die Familie eingeheiratet. Zuerst gab es wohl Gerüchte, ja, der macht das nur wegen des Geldes, der Elende. Aber wie man es jetzt halt auch schon sehen konnte, die Familie behandelt ihn eher wie so einen Sklaven und ja, schickt ihn dann halt da zum Einkaufen und dann stürzt er plötzlich, lässt die ganzen Einkäufe fallen und die Detective Boys helfen ihm dann, das einzusammeln, bringen ihn dann zu seinem Haus zurück und da wird er gleich wieder wie so ein Sklave dann da von den beiden Damen empfangen, die halt sagen, ja, mach das Essen, mach dies, mach das, wir sind jetzt joggen und kommt zurück und wenn dann nicht das Essen auf dem Tisch steht, dann gibt's Stress und macht das Takoyaki so und so lange braten und. Und dann wollen die halt joggen gehen und plötzlich schreien die beiden wieder und man sieht, dass sie von einem Auto angefahren wurden, was dann Fahrerflucht begeht. Conan schnappt sich dann sein Skateboard und dem Wagen hinterher und die Kinder sollen die Polizei und Krankenwagen rufen und ja. Das machen die dann eben auch. Krankenwagen kommt, nimmt die beiden dann mit ins Krankenhaus. Inspektor Takagi ist mit dabei, der eben so ein bisschen die Kinder dann zu den Details befragt. Was habt ihr gesehen und so weiter und so fort. Conan verfolgt halt den Wagen, hat den dann zwischenzeitlich kurz verloren in der Stadt, hat den dann irgendwie in der Waschanlage plötzlich wiedergesehen und sieht dann, oh, da drin sitzt eine junge Frau und die hat Unterlagen von einer Versicherung auf dem Beifahrersitz. Ja, dann fährt die weiter, er verfolgt die weiter, die Frau, und die fährt zu dem Krankenhaus, wo eben die besagte Familie, die Mutter und die Tochter, die sind da halt ohne Bewusstsein, die sind da in Behandlung, und der Ryoji sitzt da halt, ja, auf dem Gang, und dann kommt sie zu ihm dazu, ja, wirkt so ein bisschen vertraut mit dem, so als wollte sie ihm Mut zusprechen. Zwischenzeitlich haben wir in der Erinnerung der Frau halt den Rückblick gesehen, wie sie die beiden angefahren hat. Zuerst wirkte das so ein bisschen aus Versehen, aber beim zweiten Rückblick so richtig mit so einem dämonischen Grinsen mit Absicht, wo man so weiß, aha, da ist also noch mehr dahinter. Conan beobachtet das Ganze und ja, dann spricht Ryoji mit dem Arzt über den Zustand der beiden. Währenddessen schleicht sich die Frau in dieses ja, Krankenhauszimmer, will da irgendwas an den medizinischen Geräten drehen, aber Conan kann das mit seinem Narkosechronometer verhindern. Dann kommt Ryoji dazu, entdeckt Conan und ja, dann versteckt sich Conan, kann die beiden belauschen und dann sagt Ryoji irgendwie zu der schlafenden Frau, die Conan ja betäubt hat, dass sie davon träumt, dass die beiden eines Tages das Erbe der Hirasawa-Familie führen. Also wollen sie sich das alles irgendwie unter den Nagel reißen, was Conan irgendwie so verschreckt, dass er sich an dem Tisch stößt und dann entdeckt wird von Ryoji. Und weil Conan ja jetzt alles weiß, jagt er ihn durch das ganze Krankenhaus irgendwie. Und dann wird irgendwann die Frau wieder wach, die dann auch irgendwann mal einen Namen kriegt, nämlich Kinue. Und dann arbeitet sie mit Ryoji zusammen. Es gelingt ihnen, Conan zu fangen in diesen Bettlaken. Und dann bringen die den aufs Dach. In der Zwischenzeit haben die Detective Boys Takagi informiert, dass Conan ja nicht wiederkommt. Und deswegen, ja, hat Takagi die mitgenommen. Er ist auf dem Weg zum Krankenhaus, weil er halt die beiden Familienmitglieder befragen will, weil irgendwie kommen sie ja so nicht weiter in dem Fall. Und ja, dann kann Conan mit Hilfe des Mikroremitters die Kinder anfunken und sagen: Hier, ich bin irgendwie auf dem Dach gefesselt hier in diesem Laken da halt. Und die Kinder stehen dann da unten und sagen: Takagi, Sie müssen was tun. Dann ruft er Verstärkung. Und irgendwie stehen dann Ryoji und die Frau da oben. Und dann hält der Conan in diesem Bündel hoch, in dem Wäschebündel, sieht da unten das ganze Polizeiaufgebot, lässt Conan vor Schreck fallen. Und dann droht er, ja, da runter zu fallen entsprechend und auf dem Boot zu zerschellen. Und ja, ob das passiert. Die Auflösung lasse ich jetzt mal offen, aber ich glaube, ihr könnt euch denken, was passieren wird. Ja. Nee, nee, das kann man sich nämlich Nein? denken, Okay, was dann passiert. wunderbar. Da Dann kann müssen man wir drüber jetzt zur reden. Besprechung kommen. Ist halt echt so. Da müssen wir wirklich drüber reden. Nee, also, ja, vielleicht zwei, drei Sachen zu sehen noch, die wirklich sehr einprägsam waren. Das erste war, oder wo ich lachen musste, war diese Szene vor dem Werbetrenner, wo dann diese Frau dann mal namentlich vorgestellt wurde. Und anders als bei Beruf oder so, stand, glaube ich, irgendwie nur entweder, weiß nicht, Kirena Jose oder Piso oder irgendwie sowas. Also irgendwie schöne Frau stand so drunter. Da habe ich gesagt, wie sie da gerade irgendwie so steht. Und das war irgendwie ganz merkwürdig. Also wirklich ganz merkwürdig. Und dann auch diese Szene, jetzt gehen wir schon zu dieser Endszene hin, wo dann irgendwie oder dieser Typ den Conan durch dieses Krankenhaus hier hackt und da rumschreit, wie so ein wirklich absoluter Berserker und Wahnsinniger. Und es interessiert scheinbar niemanden in diesem Krankenhaus, dass da so ein Typ dieses Kind so jagt. Und wo sie dann oben auf dem Dach stehen und dann wie so Verrückte lachen, sowohl er als auch die Frau. Und jetzt haben wir dieses Kind in diesem Laken und weiß nicht, schmeißen es jetzt hier runter und haben da sowieso Verrückte gelacht. Und ja, als dann Conor runtergefallen ist, ja, das war ja, also ich weiß nicht, Flugstreifen, naja, Flughörnchen oder so, wie sagt man da? Also es war ja wirklich ganz, ganz verrückt, wie er da runtergesegelt ist. Und danach diese Szene. Also ich kann es auflösen, er konnte es nicht gestorben, er ist nicht auf den Boden aufgeklatscht, er ist ja auch jetzt auch nicht geschafft, alleine mit dem Laken wegzufliegen, wie Kaido Kid irgendwie mit seinem Gleiter, sondern das hat sich natürlich irgendwie gelöst, obwohl sich das vorher noch um seine Füße gewickelt hatte und er das mit den Händen so festgehalten hatte, wie so ein Fallschirm oder so. Ach, das war herrlich. Nein, dann ist er unten nicht aufgeprallt, sondern dann war dann schon die Feuerwehr da gewesen und hatte dann dieses Luftkissen aufgebaut. Und danach diese Szene, die wirkte, also zu viel, also es war einfach zu stark, diese Szene dargestellt mit von wegen, ja, Detective Boys, ihr habt mir das Leben gerettet und so, wie Conan dann so ein Gedankenschwell, die heulen alle fast und ja, so also Conan wäre fast gestorben und die Detective Boys haben ihn gerettet und dieses Bild, das wurde irgendwie zwei, dreimal immer wiederholt, so jetzt auch aus einem anderen Blickwinkel und da habe ich echt gedacht, also das ist jetzt einfach viel zu viel. Also das für so eine Quatschszene, danach so ein emotionales Ending reinzumachen, das aber viel zu emotional war für das, was passiert ist und was Conan sonst immer mal passiert, sondern die Gefahr, die da insgesamt war, also das war tatsächlich völlig lächerlich. Also ich musste lachen bei der Szene und das war ja eigentlich emotional irgendwie gedacht. Ich musste nur lachen. Und das war allerdings nicht so ein tolles, amüsiertes Lachen, sondern es war einfach nur, um Gottes Willen, verächtliches Lachen. Was ist denn da alles passiert in der Episode? Und was ist da alles schiefgelaufen? Und ich muss sagen, das war tatsächlich von den dreien, und ihr habt es schon gehört, die erste, die fand ich schon ziemlich schlecht, war das hier noch schlechter. Also ich fand die Episode wirklich zum Schreien und nicht zum Schreien komisch. Es ging ja dann noch immer weiter nach dem Ending. Dann liegen die dann noch so alle auf dem Rücken und gucken so in den Himmel, als wäre das jetzt gerade irgendwie ein Staffelfinale von so einem Slice of Life Anime irgendwie mit was total Dramatischem. Und dann sagt er, und dann reden sie noch irgendwie die Situation und der Feuerwehrmann sagt dann noch irgendwie, das Leben ist wertvoll und so. Das sollte man niemals wegwerfen und so. Oh. Also ich glaube, ich werde jetzt vielleicht, falls man es noch nicht erraten hat, ich löse jetzt auf. Womit das alles einen Sinn ergibt, nämlich der Drehbuchschreiber dieser Episode war Yoshio Urasawa. Den hatten wir jetzt länger nicht mehr, aber falls man sich an ältere News-Podcasts erinnert, dann kennt man diesen Drehbuchschreiber vielleicht auch als Mastermind hinter solchen Episoden wie Die Ballade der Kuchenliebhaberin, Nein. die Tokyo Balls Collection, Der Insektenmann, das Detektivtaxi, das Smile-Dorf und das Idol, dessen Lächeln Ich er hab's starb. gewusst. Ja, er Ich hat hab's wieder nicht gewusst, zugeschlagen. aber es macht jetzt alles Sinn. Ich hab mir das schon sowas von erahnt, als er da lachend da oben stand mit dieser Frau. Da wusste ich, es kann gar nicht anders sein. Es muss so sein. Es muss derselbe sein. Das war mir schon klar. Aber danke für deine Bestätigung, Lasse. Ja, fast 30 Folgen seit der Kuchenliebhaberin hat er keine Folge mehr gemacht, aber jetzt ist er wieder da. Und ja, damit erklärt sich, glaube ich, alles. Der bizarre Ton dieser Folge, der auch sehr, also dieses ganze, also irgendwie war das auch so nicht mal ineinander schlüssig. Das war ja nicht alles so absurd, sondern dieser erste Teil da mit dem Haus und mit diesen Frauen dann so und dieser zweite Teil da im Krankenhaus. Das hat ja auch kaum zusammengepasst, irgendwie tonal her. Und ja, also, nee, und dann kommen am Ende und das, und die, also noch, wirklich noch schlimmer als dieses Ganze mit dem und dem runterwerfenden Ding. Ich fand tatsächlich diese emotionale Ding mit Detective Boys tatsächlich noch schlimmer. Also, weil das war irgendwie das andere so, ach ja, wir so absurder Humor und irgendwie, ja, und Dings. Aber dann so ernsthaft versuchen, so einen richtig emotionalen Detective Boys-Moment irgendwie, ach meine Freunde, sie haben mir das Leben gerettet. Und Con ist auch fast am Weinen, nur fast. Und alle anderen weinen tatsächlich und dann, wie ich gesagt habe, wie sie da so liegen und so. Also das war noch schlimmer, als der Humor war, der Versuch, ernsthaft emotional zu sein. Und ja, also, ich hätte dann auch so verächtlich erstaunt wie Johannes gelacht, aber mir ist das tatsächlich dann auch im Hals stecken geblieben. Also das war, nee, also mal, wenn man es freundlich formulieren würde, Yoshi Urasawa hat's mal wieder geschafft. Er hat's mal wieder abgeliefert in seinem üblichen Stil und deswegen würde ich diese Episode genauso wie alle anderen seiner Episoden im Giftschrank versauern lassen und nie wieder darüber sprechen wollen. Außer er macht mal wieder eine Folge und wir müssen es wieder erwähnen. Naja, wieder erwähnen werden wir es bestimmt, wenn wir am Ende des Jahres auf die schlechtesten Episoden des Jahres zu sprechen kommen. Ja, ich will hier noch ein bisschen drüber sprechen. Also durch die Zusatzinfo macht es auf jeden Fall Sinn, das eine oder andere. Aber ich muss sagen, um nochmal von vorn zu beginnen oder generell, Johannes hat es schon erwähnt, sehr seltsam war diesmal wirklich die Beschreibungen der Personen. Die wurden nicht benannt mit Marie Koriyama, Bäckerin und sowas. Die wurden einfach nur genannt mit Frau, Mutter, junge Frau, schöne Frau, sowas halt. Und Ryoji war einfach nur der Mann oder Schwiegersohn. Also ganz seltsam, wo ich so dachte, hä, was ist das denn jetzt? Warum steht da denn nur sowas? Und Immerhin haben sie diesmal einen Namen. Beim Detektivtaxi wurden in den Namensbox nur die Berufsbezeichnung eingebracht. Da haben sie sich nicht mal einen Namen ausgedacht. Hier haben sie immerhin einen Namen. stimmt, ja, okay. Ja, aber das war, ja, wie gesagt, das war schon seltsam und ja, dann gut, der Anfang war noch so, ja, okay, und mit dem armen Sohn, der da so ausgenutzt wurde, ja, aber dann, wie gesagt, es wurde dann ziemlich schnell lächerlich. Also auch diese, ich sag mal, Verfolgungsjagd, wo Conan dann die Frau verfolgt, die ja gerade Menschen angefahren hat, und dann wäscht sie ihr Auto in einer öffentlichen Waschanlage, obwohl sie gerade ein Verbrechen begangen hat, als wäre nichts passiert. Also, und dann, ja, wie gesagt, das Krankenhaus setzt ja allem die Spitze auf. Als erstes dachte ich nur so, diese Frau geht in dieses Krankenzimmer und niemand bekommt das mit. Da sind selbst Arzthelferinnen, die da drinnen rumstehen, die kriegen das nicht mit. Und dann kann die noch so öffentlich an diesen Tropf oder was das ist, um das zu manipulieren. Und wenn Conne nicht da gewesen wäre, dann, ja, wäre die vielleicht schon tot, die Frau, wie auch immer, keine Ahnung. Aber dass die da so öffentlich rankommt, nee, also absolut nicht nachvollziehbar. Ich meine, Conan ist manchmal wirklich nicht nachvollziehbar, aber das in einem Krankenhaus, es ist das Baker Zentralkrankenhaus, ich nehme an, das ist ein großes Krankenhaus, dass das niemand mitbekommt und dass man da so einfach reingehen kann, nee, also. Und dann auch Conans Reaktion an sich, als er die beiden da belauscht, dass er sich da erschreckt und dann mit dem Kopf gegen dieses Ding da und dadurch ja entdeckt wird, auch zu sehr gekünstelt. Also, das, ich meine, er hört so einiges und das ist ja nur dafür da, dass dann der Schalter umgelegt wird und er da durch das Krankenhaus gejagt wird, was Johannes schon gesagt hat. Er wird da durchgejagt und niemand bekommt das mit. Und es ist auch niemand in diesem Krankenhaus. Die ganzen Gänge sind leer. Da ist kein Mensch und es ist ein Krankenhaus. Also, nee, das ist absolut. Und dann auch, als sie auf dem Dach stehen und warum halten sie Conan da hoch? Also, nee. Also, ja. Nee. Und dann auch diese, ja, die Szene dann am Ende so mit dem Dramatischen, wo ich so dachte, hä, was ist jetzt los? Also, ich fand auf jeden Fall, zumindest die Detective Boys haben es gut geschauspielert mit der Dramatik, das haben sie gut rübergebracht, aber es war absolut unpassend halt diese, wie Lasse schon sagte, als wenn wir hier jetzt das Finale der Serie haben und Conan wäre gerade von Jin fast erschossen worden, so in dem Kontext, aber nee, also das war irgendwie. Und dann auch Conan selber, wo er dann so denkt, ja, sie haben mir gerade das Leben gerettet. Ja, wenn es so wichtig wäre, warum sagt er sagt es denen ja nicht mal. Er denkt das immer nur. Und dann auch, ja, und auch dann die Sache mit dem Feuerwehrmann, wo er dann sagt, ja, Leben ist kostbar, weil Ayumi gesagt hat, boah, ich würde auch gerne mal fliegen. Das hätte sie nie gesagt. Also das ist viel zu gefährlich. Und so. Also selbst ein Kind, glaube ich, würde das nicht so sagen. Also, nee, also, ja. Das ist auch wieder so Ich weiß nicht, ich. viel. Jetzt, wo du das alles immer so aufzählst, es ist wirklich, wirklich gut, ja. Also traurig Ja. gut. Ja, deswegen kriegt das Ding auch nur ein von fünf Krankenhäusern, weil es so absurd war. Ich komme da immer noch nicht drauf klar. Durch ein Krankenhaus. Jeder, der schon mal im Krankenhaus war, weiß, dass da Menschen sind. Und da war niemand. Oh, voll. Oder. Also. Was ich auch gut fand am Anfang, war dieses, wo der Mann sich die ganze Zeit bei den Detective Boys entschuldigt hat. Dieses so, was denn, und so. Ja. Ich meine, das ist ja in Japan tatsächlich so mit diesem Entschuldigungskultur, aber es ging mir dann auch schon auf den Sack. Und dann irgendwie Ja, mit aber Zico das und war ja Kenta dann auch noch so, übertrieben. ah ja, komm, jetzt reicht's auch mal. So nach Ja, dem Motto, also. also das war schon, oder auch, ich wusste schon, als die da gefallen sind, die Frau mit ihrer Mutter da diese Treppe runtergefallen sind und die beide wie so, als wären sie, hätten sie einen Superheldensprung gemacht. Da wusste ich schon, irgendwas wird mit der Episode faul sein. Das war für mich der erste Hinweis. Aber ansonsten so, ich meine, von der Idee her, so, ne, von dem Gedanken, ja, da ist irgendwie der Schwiegersohn, alle haben am Anfang irgendwie Mitleid, da wird er behandelt wie ein Bediensteter oder so. Da hätte man ja dann doch irgendwie was Cooles draus machen können. Aber es war dann irgendwie, ja, völlig absurd. Es ist völlig absurd geworden. Aber das schon sehr schnell. Also anders als bei den anderen Episoden, wo sich das irgendwie noch ein bisschen gehalten hat, sage ich mal, jetzt gerade bei der zweiten, die wir heute besprochen hatten, wo sich das mit dem, ja, es hatte gute Ansätze, das hat sich noch ein bisschen länger gezogen, bis es dann schlecht geworden ist. Und hier war das halt einfach so, ja, keine Ahnung, direkt von Anfang an ist es dann schon wieder scheiße geworden. Also, muss man mal so sagen. Tja, ja. Mal schauen, ob die nächste Episode besser wird, die wir jetzt zum Zeitpunkt dieses Podcasts noch nicht sehen konnten. Episode 1058. Der Mann, der in der Polizeistation blieb. Die lief, wenn ihr jetzt den Podcast hört, bereits am 1. Oktober. Wir haben sie jetzt noch nicht gesehen. Die besprechen wir dann im nächsten News-Podcast. Und auch weitere Folgen, die dann im Oktober noch kommen. Da haben wir jetzt noch keine Kenntnis drüber. Wer weiß, vielleicht bringen sie mal wieder eine Folge Wild Police Story, um den Running Gag auch mal wieder zu erwähnen. Oder vielleicht eine Kanon-Episode oder noch mehr Filler und ein bisschen Remaster. Die haben sie ja auch wieder gefunden in letzter Zeit, die Schublade mit den Remaster-Episoden. Das müssen wir dann sehen. Und naja, aber eigentlich jetzt nachdem Urosawa immer wieder zugeschlagen hat, kann es jetzt eigentlich für die nächsten paar Episoden nur noch bergauf gehen. Das schon, aber ich muss sagen, also rückblickend auf den ja, jetzigen Monat, episodentechnisch gesehen, wir haben es ja auch gerade in der Bewertung gehört, der war richtig schlecht. Also da war nichts Gutes mit dabei, alles, was man getrost auslassen kann. Also ein Monat ohne Conan-Folgen, obwohl es Conan-Folgen gab. Also Ja, Monat fand zum ich Vergessen, sehr, ne? sehr schade. Also. Ja, genau, oder das. Ja, wir haben's ja, wir mussten es ja schon schauen, wir haben es ja geschaut. Also wir können es nur noch vergessen und ihr könnt euch das sehr gut überlegen, ob wir das wirklich euch antun wollen. Ja, aber ich sag dir, die Fans werden sich allein die Urasawa-Episode deswegen ansehen, weil sie diese ganzen Lächerlichkeiten sehen wollen. Das war wie mit diesem Gürteltier. Ja, ich werde auch noch mal, ich werde auch noch mal einen Filmabend mitmachen mit den seinen Folgen. Ja, vielleicht kann ich die beim zweiten Mal alle genießen. Ja, naja. Gut. Und damit sind wir auch wieder am Ende eines Concast News Podcasts angelangt. Ich verweise an dieser Stelle nochmal auf unsere Projektseiten connews.org, da halten wir euch auf dem Laufenden über alles rund um die ActiveCon. Conwiki.org, ein tolles, robustes Mitmach-Wiki, wo wir ganz viel Wissen zusammentragen über die verschiedenen Serien von Gosho Aoyama. Conforum.org, da könnt ihr mit anderen Usern diskutieren. Wenn ihr lieber mit anderen Usern chatten wollt, dann könnt ihr auf unseren Discord-Server joinen. connews.org/discord, da findet ihr den Invite-Link. Auf Social Media findet ihr uns. Auf twitter.com/connews, facebook.com/connews, instagram.com/connews und facebook.com/connews. Nee, youtube.com/connews. Ja, jedenfalls, ich glaube, jetzt habe ich es alles zweimal gesagt. Unterstützen geht über Amazon Affiliate Links, über unseren Patreon oder indem ihr unseren Discord-Server mit einem Nitro Boost verseht. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuhören bis an diese Stelle und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ich sag's gern nochmal, Hype auf Staffel 6.